Herbert Rosendörfer, Deutsche Geschichte, Teil 3, Kapitel 1 und 2. Gesprochen von Gerd Heidenreich. Sie hören ein Langen-Müller-Hörbuch. Erster Teil, erstes Kapitel. Im Jahr 1373 kaufte Kaiser Karl IV. Die Markgrafschaft Brandenburg vom Kurfürsten Otto, einem Wittelsbacher, und blieb einen erheblichen Teil des Kaufpreises schuldig, keine Zierde seines Hauses. Die Bewohner der Mark Brandenburg wurden nicht gefragt. Kaiser Karl IV. Regierte in der Mark zunächst selbst, dann übertrug er sie testamentarisch seinem zweiten Sohn Sigismund, der sie von 1378 bis 1395 verwaltete. 1395 übertrug Sigismund die Mark und die 1379 wieder mit ihr vereinigte Kurstimme seinem Vetter Jodokus, der gleichzeitig Markgraf von Mähren war. Die Bewohner der Mark wurden nicht gefragt. Kurfürst Jodokus verkaufte 1402, weil er bankrott war, die Neumark, also das Land jenseits der Oder, für 63.200 ungarische Gulden an den Deutschen Orden. Wie viel Geld das heute wäre, ist schwer zu sagen. Die Neumärker jedenfalls bekamen nichts davon, wurden auch nicht gefragt. Als Jodokus 1411 starb, zog Sigismund, inzwischen auch deutscher König, Markgrafschaft und Kurfürstenhut wieder an sich, verkaufte sie allerdings am 30. April 1415 für 400.000 Gulden an den Burggrafen von Nürnberg. Die Bewohner der Mark wurden nicht gefragt. Dieses Beispiel, mit dem den zu erzählenden Ereignissen vorausgegriffen wird, zeigt, wie stark die Kaiser, Könige, Päpste, Prälaten und Fürsten, die Großen und Herrschenden, Land und Bewohner als ihr Privateigentum betrachteten, wie sie mit Privateigentum miteinander und gegeneinander schacherten, es kauften und verkauften, einander zu übervorteilen trachteten und, wenn es nicht mehr anders ging, darum rauften. Was Hab und Gut, Leben und Seele derer da unten anging, kümmerte sie nicht. Darauf verschwendeten sie keinen Gedanken. Ja, man hat den Eindruck, einer wie etwa König Wenzel wusste gar nicht, dass es die da unten gab. Wenn man sich das vor Augen hält, wird einem klar, was die Befreiungsschläge bedeuteten, die die Eidgenossen in den Schlachten von Moorgarten 1315, Sempach 1386 und anderen kleineren Gefechten gegen die Habsburger erfochten. Und wie verschreckt die Herrschenden darüber waren, dass es da in den aus ihrer Sicht leider so schwer zugänglichen Gebirgen welche gab, die sich erfrechten, ihr politisches Geschick in die eigenen Hände zu nehmen. Zum Glück waren die Großen zu sehr mit dem Kampf jedes gegen jeden, mit der Gier um den eigenen Vorteil und die eigene Macht, oft kurzsichtig mit dem Ringen um kleinliche Vorteile oder gar Eitelkeiten beschäftigt, um sich zusammenzutun und dieses Flämmchen an Freiheit und Menschlichkeit auszutreten, was ihrer vereinigten Übermacht sicher gelungen wäre. Zugleich mit diesem Funken an Freiheit dämmerte in den Lehren Wycliffs und Hus die für die Oberen, namentlich natürlich für die Päpste, gefährliche Einsicht herauf, dass die Dogmen der Kirche und die Herrschaft des Papstes über gewissen Geist und eventuell ewige Seligkeit auch nicht unbedingt das letzte Wort sein mussten. Man ging einem erregenden Jahrhundert entgegen, dem 15. Nun, vielleicht hat es nie ein Jahrhundert gegeben, das nicht erregend war. Ob König Wenzel, dem die Geschichte nicht ganz zu Unrecht den Beinamen »der Faule« angehängt hat, dort in seiner Burg in Prag etwas von der heraufdämmernden Erregung spürte? Vielleicht war sie ein Grund für seinen Rückzug aus der Politik, jedenfalls aus der des Reiches, und der Grund für seine Faulheit? Sein Privatleben war turbulent genug, und so ziehe ich diesen faulen Wenzel aus dem vorangegangenen Band noch einmal herauf, um seine elende Geschichte fertig zu erzählen, bevor wir in das Morgendämmern der Neuzeit eintreten. Zweimal war, man bedenke die Ungeheuerlichkeit, König Wenzel, der ohne Zweifel rechtmäßige deutsche König, Gefangener seiner Untergebenen. Das erste Mal nahmen ihn, nachdem die Unbeherrschtheit, Zügellosigkeit und Grausamkeit des Königs jedes erträgliche Maß überschritten hatten, 1392 die böhmischen Barone gefangen. Wenzel pflegte, mit der Reitpeitsche um sich zu schlagen und die großen Hunde, die ihn stets begleiteten, auf ihm unliebsame Leute zu hetzen. Der tiefere Grund für seine Gefangennahme war jedoch, dass er sich, um sich der feindlich gesinnten Barone zu erwehren, mit Leuten des niederen Adels oder gar des Bürgerstandes umgab. 4 Monate blieb Wenzel gefangen, und es erstaunt, dass das Fehlen des Königs im Reich offenbar nicht auffiel. Wenzel hatte gezwungenermaßen seinen ehrgeizigen und ziemlich skrupellosen Bruder Sigismund und seinen Vetter Jodok von Mähren zu Reichsvikaren, also Stellvertretern des Königs, bestellt, die beide kräftig am Thron Wenzels sägten. Nach 4 Monaten gelang Wenzel die Flucht, und zwar unter so grotesken Umständen, dass es unmöglich ist, sie nicht wiederzugeben. Er wurde von den Baronen buchstäblich in einem Loch festgehalten und verdreckte so, dass er schon fast nicht mehr zu erkennen war. Das rührte offensichtlich die verbliebenen Reste Menschlichkeit in den Wächtern, und man führte ihn ganz nackt zur Moldau, wo eine Magd ihn waschen sollte. Auch die Magd entkleidete sich völlig, bevor sie zu Wenzel ins Wasser stieg. Die Wächter dachten nicht daran, dass der König unter diesen Umständen fliehen werde. Der jedoch sprang splitternackt unter Mitnahme der ebenfalls splitternackten Magd in ein Boot und ruderte rasch Moldau abwärts, bis er zur Burg eines ihm ergebenen Vasallen kam, der erstaunt seinen entblößten König nebst Magd aus dem Fluss fischte. Wenzel holte danach zu einem Donnerwetter gegen die Barone aus, griff aber in seiner Trägheit nicht so recht durch. Ein Herrenbund der Barone von 1393, unterstützt von Sigismund und Jodok sowie dem Herzog von Österreich, nahm Wenzel ein zweites Mal gefangen. Er wurde diesmal in den Gewahrsam des österreichischen Herzogs nach Wien gebracht, aber wieder gelang ihm die Flucht, diesmal mit Hilfe eines bestochenen Fischers, der dem König ein geflochtenes Seil aus Seide in den Turm schmuggelte, in dem Wenzel gefangen saß, so dass er sich nächtens abseilen konnte. Erstaunlicherweise erfolgte wieder kein reinigendes Strafgericht. So hatte Wenzel im Reich durch all dies, wie man sich denken kann, jedweden Kredit verspielt. Man redete auch deutlich hörbar schon von seiner Absetzung. Die von Wenzels Vater Karl dem IV. Begonnene und von Wenzel fortgesetzte Politik der Unterstützung der Städte und namentlich der freien Reichsstädte, die im Schwäbischen und dann im Rheinischen Städtebund ein kräftiges Gegengewicht gegen die Fürsten und Bischöfe bildeten, vor allem nach Vereinigung der beiden Bünde, scheiterte an der Uneinigkeit und am kleinlichen Krämerdenken einzelner Städte. Leider, muss man sagen. Denn damit ging ein Stück beginnender bürgerlicher Freiheit verloren. Der sogenannte Süddeutsche Städtekrieg endete am 23. August 1388 mit der Niederlage des Schwäbischen Bundes gegen den Grafen von Württemberg in der Schlacht bei Döffingen und am 6. November des gleichen Jahres mit der Niederlage des Rheinischen Bundes gegen den pfälzischen Kurfürsten bei Worms. Im Egerer Landfrieden von 1389 mussten die Städte klein beigeben und schieden so für lange Zeit als politische Faktoren aus. Auch für Wenzel, der auf Seiten der Städte gestanden war, war das eine Schlappe. Kurz nach seiner zweiten Flucht, 1393, ereignete sich etwas, was sofort gegen Wenzel propagandistisch ausgeschlachtet wurde. Wenzel war seit 1370 mit der Prinzessin Johanna von Bayern Straubing, die 1386 verstarb, und seit 1389 mit deren Cousine Sophie von Bayern München verheiratet. Beide Ehen waren kinderlos. War Wenzel auch in dieser Hinsicht faul? Nach seiner Rückkehr aus der österreichischen Gefangenschaft beschlich den König, vielleicht nicht ganz zu Unrecht, der Verdacht, dass ihm die Königin, sie war 17 Jahre alt, nicht ganz treu geblieben war. Wenzel nahm sich den Beichtvater vor, dem er entpressen wollte, was die Königin an Untaten gebeichtet hatte. Dieser Beichtvater war der ebenso gelehrte wie höchst intrigante Generalvikar Dr. Johannes von Pomuk, der dem Erzbischof von Prag, Johannes von Jetzenstein, einem der Gegner Wenzels, nahestand. Ob die Sache mit dem Beichtgeheimnis wirklich der tiefere Grund für die Auseinandersetzung war oder nicht doch vielleicht gewisse königsfeindliche Machenschaften des Nepomuk um das Kloster Kladrau, ist nicht mehr aufzuklären. Jedenfalls ließ Wenzel den Nepomuk foltern und dann von der Karlsbrücke in die Moldau werfen. An und für sich war man zu damaliger Zeit um einen ersäuften Prälaten mehr oder weniger nicht bekümmert. In dem Fall nutzten die Wenzel-feindlichen Kreise den Vorfall jedoch propagandistisch, bauschten ihn gehörig auf, entrüsteten sich, mit einigem Recht muss man sagen, moralisch, und erhoben den Ruf nach Absetzung noch lauter. Wenzel geriet auch durch seine Misswirtschaft und Verschwendungssucht in Geldnot, in ärgere als sonst bei Fürstlichkeiten jener Zeit üblich. In Mailand, der damals neben Venedig größten Stadt Oberitaliens, war die Familie Visconti zu Ansehen, Reichtum und endlich erblicher Macht gekommen, hatte internationale Verbindungen angeknüpft. Eine der zahlreichen Millionentöchter der Bernabo Visconti hatte den Herzog Leopold IV. Von Österreich geheiratet, eine andere den Herzog Stefan III. Von Bayern, wieder eine andere den König Peter II. Von Zypern und schickte sich an, Herr von ganz Norditalien zu werden. Den so tüchtigen wie rücksichtslosen Gian Galeazzo Visconti, der mit einer Tochter des Königs von Frankreich verheiratet war, hatte König Wenzel schon zum Reichsvikar für Italien gemacht und verlieh ihm nun, 1395, gegen eine große Geldsumme, den erblichen Herzogstitel. Das hätte Wenzel, ohne auf einem Reichstag die Kurfürsten zu befragen, nicht tun dürfen. Und daraus drehte man dann auch unter anderem den Strick der Absetzung. Am 20. oder 21. August 1400 wurde in Boppard von den vier rheinischen Kurfürsten Ruprecht von der Pfalz zum deutschen König gewählt und damit Wenzel abgesetzt. Es war der erste und blieb der einzige Fall in der deutschen Geschichte, dass Fürsten von ihrem Recht der Absetzung eines Königs Gebrauch machten. Die Absetzung und die neue Königswahl waren juristisch rechtens, auch wenn Ruprecht sich selbst gewählt hatte. Wenzel wehrte sich kaum dagegen. Er zog sich noch mehr als bisher nach Böhmen zurück und zu dem, was er als Privatleben empfand, nämlich Wein, Weib und Gesang. Er beharrte zwar eigensinnig auf dem Titel eines deutschen Königs, unterstützte dennoch als Kurfürst, das immerhin blieb er, nach Ruprechts Tod die Kandidatur seines Vetters Jodok und dann seines Bruders Sigismund und machte sogar ein paar zaghafte Versuche, die Macht im Reich zurückzugewinnen, die allerdings kläglich scheiterten. Sympathisch berührt an Wenzel, dass er, wenngleich vielleicht nur um den Papst zu ärgern, anfänglich Jan Hus und seine Bewegung unterstützte, zu deren Gunsten er 1409 das Kuttenberger Dekret erließ. Später wandte er sich jedoch von dieser ihm letzten Endes wohl gleichgültigen Erneuerungsbewegung ab und geriet in offene Feindschaft zu Hus. Alles in allem versickerte seine Regierung letztlich in zunehmende Resignation und 1419 starb er, ohne eine Lücke im Weltgeschehen zu hinterlassen. Zweites Kapitel. König Ruprecht, der zweite und vorletzte Wittelsbacher auf dem deutschen Königsthron, Urgroßneffe Kaiser Ludwigs des Bayern, hat den traurigen Ruhm, der erste deutsche König gewesen zu sein, der die Kosten der Reichsregierung nicht mehr durch die Einnahmen aus dem Reich decken konnte. Die enormen Wahlkapitulationen seiner Vorgänger, die Verschwendung von Reichsgut, namentlich durch Karl IV., haben es für alle Zukunft unmöglich gemacht, dass das Reich sich finanziell selbst trug. Ruprecht musste aus dem Haushalt seines Erblandes, der Pfalz, zuschießen. Die Königskrone war damit zur reinen Privateitelkeit des jeweiligen Inhabers geworden. Im Übrigen war aber Ruprecht, der schon als Kurfürst den Beinamen Clem, also Clemens, der Milde, bekam, eine weit erfreulichere Figur, als ihn seine Nachwelt lange Zeit dargestellt hat. Ruprecht, der bei seiner Wahl zum König fast 50 Jahre alt war, also nach damaligem Ansehen ein Greis, war als dritter Sohn des Kurfürsten Ruprechts II. Von der Pfalz geboren, erbte nach dem frühen Tod seiner Brüder 1398 das Kurfürstentum als Ruprecht III. Und erwies sich sofort als tatkräftiger Landesherr. Im Gegensatz zum im Großen und Ganzen unverschuldeten Scheitern seiner Reichspolitik zeitigte seine Regierung des Erblandes sogar dauerhafte Früchte. Er verbesserte die Verwaltung, die Kanzleiarbeit, die Gerichtsbarkeit und sogar den Sprachstil. Auf seine Initiative hin wurde das Curprecipuum eingeführt, das heißt die zwingende Erstgeburtserbfolge und Alleinerbfolge in der Kurwürde. Überdurchschnittlich interessiert an den Wissenschaften und Künsten war er ein Förderer seiner Landesuniversität Heidelberg. Nicht vergessen sei auch sein, wenngleich vergebliches, Bemühen, die Rechte der Juden sowohl im Reich als auch in seiner Pfalz zu verbessern. Dass sich Ruprecht so wenig um Reichsangelegenheiten kümmern konnte, lag nicht nur an der Geldnot, sondern auch daran, dass er sich aufgerufen fühlte und sogar bei seiner Wahl ausdrücklich beauftragt worden war, die ruinösen Angelegenheiten der Kirche, das heißt des Papsttums, zu regeln. Was schon vor Ruprechts Zeit unmöglich schien, war eingetreten. Das verrottete, bis in die Knochen verderbte Papsttum war noch tiefer gesunken. Die Kirchenführung war nur noch ein einziger Sumpf und Schlamm. Es verwundert nicht, dass an manchen Stellen im Christentum Stimmen sich erhoben, die die Eiterbeule des Papsttums ausgebrannt sehen wollten. Von Wycliffe war schon die Rede. Von Johannes Hus wird noch ausführlich die Rede sein müssen. Dass die Päpste und die nicht minder verrottete Kurie über ihre kleinlichen Streitereien und ihre Geldgier die schottische und dann die hussitische Bewegung zunächst nicht ernst nahmen, war das Wenigste. Die Hauptursache für den beschämenden Zustand des Papsttums und damit der ganzen Kirche war das große abendländische Schisma und waren die daran beteiligten Päpste. Es hatte damit angefangen, dass 1378, nach dem Tod Gregors des 11., der kurz vorher den Sitz des Papstes wieder von Avignon nach Rom zurückverlegt hatte, zunächst nach langer Zeit wieder ein Italiener zum Papst gewählt worden war, Bartolomeo Prignano, der den Namen Urban der VI. Annahm. Diese Papstwahl, die erste in Rom seit Jahrzehnten, war beispiellos turbulent. Der römische Pöbel hatte den Palast gestürmt, um zu verlangen, dass ja ein Italiener gewählt werde. Viele Kardinäle erklärten später eben damit diese Wahl, weil unter Druck erfolgt, für ungültig. Urban der VI., ein niederträchtiger, jähzorniger, ordinärer Mensch, stieß in kurzer Zeit alle, Kaiser, Könige, Fürsten, seine Kardinäle und Bischöfe und das Volk, durch Grobheiten vor den Kopf. Ob seine Reformpläne ernst gemeint oder nur dafür gedacht waren, seine Umgebung zu ärgern, muss dahingestellt bleiben. Er wurde so halsstarrig und gleichzeitig wankelmütig, immerhin bemerkenswert in dieser Kombination, dass er in Verdacht geriet, geisteskrank zu sein. Wahrscheinlich war er es in der Tat. Wenige Monate nach der Wahl erklärte eine Gruppe von Kardinälen, die sich vor der Wut Urbans auf neapolitanisches Gebiet zurückgezogen hatten, Urban für abgesetzt und wählten einen Verwandten des französischen Königs, den Grafen Robert von Genf, zum Papst, der den Namen Clemens der VII. Annahm. Die offiziellen päpstlichen Annalen zählen ihn, zu Recht, als Gegenpapst und versehen ihn mit einer Klammer, Clemens, Klammer auf, der VII., Klammer zu. Clemens war nicht viel besser als sein Konkurrent. Es ist nicht der Ort, hier im Lauf einer deutschen Geschichte die zum Teil schon nur noch grotesken und komischen Einzelheiten dieses Kurial-Hahnenkampfes zu schildern. Nur so viel sei gesagt, dass natürlich jeder Papst auf den anderen und dessen Anhänger den Bannfluch schleuderte und dass einmal zwei päpstliche Heere gegeneinander kämpften. 1379 in der Schlacht von Marino, wobei diesmal Clemens den Kürzeren zog. Im Übrigen ging es aber hin und her und Europa war zerstritten, weil manche Fürsten Urban, manche Clemens anhingen. Das änderte sich auch nicht, als Urban der VI. 1389 starb, wahrscheinlich vergiftet. Denn dessen Anhänger wählten in Rom sofort einen neuen Papst, Bonifatius den 9. Clemens, in Klammern der 7., war nach Avignon sozusagen zurückgekehrt. Die gegenseitigen Bannflüche wurden fröhlich erneuert, und als 1394 auch Clemens, der in Klammern 7. starb, und seine Anhänger und die von ihm ernannten Kardinäle Benedikt den 13. wählten, in Klammern, wurde es nicht besser, auch wenn Benedikt, Klammer auf, der 13. Klammer zu, vorher Pedro de Luna, ein Spanier und gelehrt, von verhältnismäßig tadelfreiem Charakter, wenngleich starrsinnig und rechthaberisch war. Diese Situation fand König Ruprecht vor. Und dieses klebrige Netz sollte er zerreißen. Er und nicht nur er, glaubte, das einzige Mittel zur dringend nötigen Reform der Kirche sei ein allgemeines Konzil, der Rücktritt beider Päpste und die Wahl eines würdigen neuen Papstes. Was die Päpste davon hielten, lässt sich denken. Um seine Kirchenreformpläne durchzusetzen, unternahm König Ruprecht kurz nach seiner Wahl einen allerdings ziemlich kläglichen Italienzug, und zwar 1401. Er musste das Unternehmen aus seiner Pfälzer Landesschatulle finanzieren. Subsidien, unter anderem von der mächtigen und reichen Stadt Florenz, die wegen des Schismas kommerzielle Einbußen befürchtete, wurden nur versprochen, nicht bezahlt. 1402 musste Ruprecht den Italienzug erfolglos abbrechen. Etwa zur gleichen Zeit begann der damals etwa 30-jährige, 1400 zum Priester geweihte Jan oder Johannes Hus in Prag zu predigen, und zwar in der Bethlehemskapelle, die für Predigten in tschechischer Sprache eingerichtet war. Seine Predigten zündeten und erreichten eine breite Zuhörerschaft im Volk, was hier tschechisches Volk bedeutete. Die Bewegung, die Jan Hus auslöste, war oder wurde eine nationale Angelegenheit, vielleicht die erste dezidierte solche im Laufe der Geschichte, wenngleich der innerste Grund für diesen gescheiten, belesenen und weit über seine Zeit hinausblickenden Mann aus dem Religiösen kam und aus dem Wunsch nach einer Reinigung der Kirche im Sinne urchristlicher Ideale. Die Nationalität, also die Volkszugehörigkeit, von dem später missbrauchten Begriff Rasse ganz zu schweigen, spielte bis weit ins Mittelalter hinein nur eine unbedeutende Rolle. Sprache und Religionszugehörigkeit waren weit wichtiger. Das niedrige Volk, vielleicht sollte man schreiben erniedrigte oder niedergehaltene Volk, bewegte sich im Wesentlichen im Kreis des engen Familienverbandes und des überschaubaren Gemeinwesens von umgebender Landschaft oder der eigenen Stadt. Der niedere Adel hielt seinen Blick durch die Standesdünkel begrenzt. Der Hochadel dachte und handelte international. Die Gelehrtensprache und die des Klerus, auch die Amtssprache, war Latein. Die Volkssprache, die deutschen Dialekte, die sich im Lauf der Jahrhunderte herausgebildet hatten. Nur in eben jenem einzigen Teil des Deutschen Reiches, in dem eine relativ geschlossene und auch relativ große Bevölkerungsschicht nicht deutsch war, nämlich im Königreich Böhmen und der Markgrafschaft Mähren, war die Volkssprache tschechisch. Die Sprache des Adels und wohl auch des gehobenen Bürgertums war dennoch deutsch. Denn so wie sich im Westen Deutschlands ein Gefälle in westlicher Richtung herausgebildet hatte, zeigte sich ein ähnliches westwärts gerichtetes Gefälle im Westen des slawischen Siedlungsgebietes, allerdings immer nur in den Oberschichten. So ergab sich auch eine soziale Komponente in Böhmen und Mähren, die Ungebildeten, das Kroppzeug, der Bodensatz, so in den Augen der Oberen, sprach tschechisch und nur tschechisch. Wer auf sich hielt, wer vorwärts gekommen war oder vorwärts kommen wollte, hielt sich ans Deutsche. Dass das Ungerechtigkeiten mit sich brachte und berechtigten Unmut erzeugte, leuchtet ein. Einer der ersten, wenn nicht überhaupt der erste, der das erkannte, war jener Jan Hus, selbst ein Tscheche, der als Geistlicher der gehobenen Schicht angehörte und selbstverständlich auch Deutsch sprach, Latein als Geistlicher sowieso. Einzuflechten ist hier, dass die geistliche Laufbahn die einzige Durchlässigkeit zwischen den Ständen von unten nach oben ermöglichte. Selbst ein Bauernsohn konnte, wenn er begabt und gefördert genug war, mittels der klerikalen Karriereleiter nach oben gelangen. Und es gab Beispiele, in denen Niedriggeborene, Abt oder Bischof und damit Fürst und gleichberechtigt mit den Herzögen und Grafen des Reiches werden konnten. Erzbischof Rudolf von Magdeburg, 1194 bis 1209, war bäuerlicher, zumindest niedriger, nicht adliger Abkunft. Erzbischof Johannes III. Von Salzburg war Sohn eines Bürgers aus Breslau und ein ganz bedeutender Kirchenfürst und Gelehrter, von dem in anderem Zusammenhang noch die Rede sein muss, Nikolaus Cusanus oder von Cus, Bischof von Brixen und Kardinal, war der Sohn eines einfachen Moselfischers namens Henne Krebs aus Kues bei Trier. Freilich konnte der erreichte höhere Stand nicht vererbt werden. In gewissem kleinerem Umfang dürfte aber das Wort auch hier gegolten haben, Wenn man den Papst zum Onkel hat, wird man leichter Kardinal. Auch Jan aus Husinec, der sich später Jan oder Johannes Hus, im Deutschen oft falsch Hus geschrieben, nannte, was auf Tschechisch Gans heißt, womit später oft böser Witz gemacht wurde, stammte aus dem bäuerlichen Stand und war, wie gesagt, Tscheche. Er wurde 1369 geboren. Über seine Jugend ist fast nichts bekannt, aber es dürfte so gewesen sein wie in vielen Fällen, dass die Intelligenz doch erkannt und gefördert wurde. Vielleicht ermöglichte ein reicher Grundherr oder ein höherer Prälat das Studium, das Hus mit dem Magistertitel in Prag 1396 abschloss. 1400 wurde er zum Priester geweiht. Schon vorher hatte er sich mit den kirchen- und religionskritischen Schriften des schottischen Denkers John Wycliffe befasst, stützte sich auch auf die Lehren des in Paris ausgebildeten, von der Amtskirche niedergehaltenen Reformators Matthias aus Janov in Böhmen, Matthias Parisiensis, und vor allem auf den im wahrsten Sinne des Wortes seltsamen Heiligen, was nicht ironisch oder pejorativ gemeint sein soll, Jan Milic aus dem böhmischen Kremsja, ca. 1320 bis 1374. Er hatte es zu einer relativ hohen Position in der böhmischen Amtskirche gebracht, verzichtete dann aber plötzlich auf alle Ämter und Würden und verkündete als Wanderprediger urchristliche Ideale, auch das baldige Weltende und die Ankunft des Antichrist, die er aufs Jahr 1369 datierte, das Geburtsjahr von Hus, den er aber selbstverständlich nicht meinte. Er hat Hus nicht mehr kennengelernt. Milic meinte mit dem Antichrist den Kaiser, in dessen Gegenwart er sogar so frech war, diese Meinung zu äußern. Es schadete ihm merkwürdigerweise nur wenig. Wahrscheinlich hielt man ihn zu der Zeit schon nur noch für einen harmlosen Narren, der er natürlich mitnichten war. Die weitere Geschichte dieses hochinteressanten Präreformators, seine Mission unter den Prostituierten Prags, der Ketzerprozess gegen ihn, seine Auftritte an den päpstlichen Höfen von Rom und Avignon darzustellen, würde hier zu weit führen. Da sein indirekter Einfluss auf Jan Hus groß war, musste er jedoch hier wenigstens erwähnt werden. Wie überall in ähnlichen historischen Konstellationen war das Verständnis derer, die mit ihrer materiellen und sozialen Lage unzufrieden waren, für den, der mit dem geistigen Hintergrund seiner Zeit unzufrieden war, größer als bei den satten Oberen. So ergab sich hier in Böhmen eine explosive Mischung. Und so fielen die Predigten des 1402 an die Prager Bethlehemskapelle berufenen Hus auf fruchtbaren Boden. Sein Zulauf unter der tschechischen Bevölkerung war enorm. Und bald war der intelligente junge Feuerkopf die berühmteste Figur unter allen Geistlichen der Stadt und wohl auch darüber hinaus. Hus erfreute sich zunächst sogar der Unterstützung des biederen Erzbischofs von Prag, Zbigniew Zajec von Hasenburg, der selbst Tscheche war, und, wie erwähnt, der Unterstützung König Wenzels, der nicht ungern sah, dass die im missgesinnten, deutsch orientierten Adligen eins auf den Deckel bekamen. Hus wurde Prediger der Diözesansynode, also quasi erzbischöflicher Hofprediger. 1405 wurde er mit der Untersuchung des angeblichen Blutwunders von Wilsnack betreut, eines ähnlichen Schwindels wie die Sache mit dem Blut des heiligen Januarius von Neapel. Die in Neapel als Blut ausgegebene rötliche Substanz hat die chemische Eigenschaft, sich bei Erwärmung und etwas Bewegung zu verflüssigen. Hus entlarvte das Wunder von Wilsnack, was ihm höheren kirchlichen Orts, wo man ja auf Wunder angewiesen ist, keine Pluspunkte eintrug. Auch beugte er sich dem 1403 vom Erzbischof erlassenen Verbot der Verbreitung der Wycliffe'schen Lehre nicht, wodurch sich eine Kluft zur Amtskirche und zum bis dahin wohlgesinnten Bischof bildete. Außerdem verlangte Hus, auf den Wortlaut des Evangeliums gestützt, den Laienkelch. Nach allen vier Evangelien aß und trank Jesus am Vorabend seines Todes, also beim letzten Abendmahl, mit seinen Jüngern, brach allen Jüngern das Brot, reichte es ihnen und auch den Kelch mit Wein reihum. Nach christlicher Lehre wird dies aufgrund der von Jesus bei dieser Gelegenheit gesprochenen Worte »Tuet dies zu meinem Angedenken« als Einsetzung des Altarsakraments verstanden, des Gedächtnismahles mit Brot und Wein. Ohne Zweifel wurde dies auch in der frühen Kirche und bis ins 12. Jahrhundert hinein so gefeiert. Warum die Kirche, festgeschrieben dann in den Beschlüssen der Konzilien von Konstanz und Trient, so hartnäckig nur die Communio sub una für Laien gestattet, also das Abendmahl nur mit der Hostie, ohne Wein, ist nicht einzusehen. Die Kirche kann weder wirklich stichhaltige theologische noch sonstige Gründe anführen. Die dogmatischen Gründe, die Karl Rahner im Artikel Laienkelchsbewegung des offiziell von der katholischen Kirche anerkannten Lexikons für Theologie und Kirche anführt, sind fadenscheinig. Der wahre, uneingestandene Grund liegt in dem arrogant verteidigten Priestervorrecht, dem Zweiklassensystem der Kirche, das besagt, dass es zweitklassige Christen, nämlich die Laien, und erstklassige, nämlich die Priester, gibt. Zu den zweitklassigen Christen, auch das dürfte ein christlich-katholischer Grund für die Sache sein, zählen alle Frauen. Selbst die frömmste Nonne ist nicht würdig, das Abendmahl in beiderlei Gestalt zu empfangen. So traf diese utraquistische Forderung von Hus, utraquistisch von communio sub utraque specie, also in beiderlei Gestalt, einen so empfindlichen wie kleinlich und im Grunde genommen lächerlicherweise gehüteten Punkt der Amtskirche. Und die Lawine war losgetreten. Im Gegensatz zur Reformation durch Luther 100 Jahre später erkannte die Kurie die Gefahr rasch, dennoch zu spät, und handelte, wie fast immer, falsch. Drittes Kapitel. Die Geschichte der Kirchenspaltung, nämlich in die zwischen den Anhängern Papst Benedikts des 13. mit Klammern und denen Gregors des 12. ohne Klammern, nahm im ersten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts schon nicht mehr anders als unterhaltsam zu nennende Formen an und spielte auch mit unguten Folgen in die deutsche Geschichte hinein, wobei die Misere der Königsherrschaft Ruprechts von der Pfalz besonders augenscheinlich wurde. Benedikt in Klammern der 13. war Papst oder, je nachdem wie man das sieht, Gegenpapst seit 1394. Sein Konkurrent, der von der Kurie heute als rechtmäßig angesehene Bonifatius der 9., starb 1404, worauf die römisch gesinnten Kardinäle den Juristen Cosimo de Migliorati wählten, der den Namen Innozenz der 7. annahm, und in seiner kurzen Regierungszeit, er starb 1406, wenig bewirken konnte. Auf ihn folgte der Venezianer Angelo Correr unter dem Namen Gregor der 12. Die Versuche wohlmeinender Kreise der Kurie, das äußerst schädliche, das Ansehen der Kirche schädigende Schisma zu beseitigen, schlugen fehl. Die konkurrierenden Päpste verweigerten letztendlich ein Zusammentreffen, eine Diskussion und beharrten auf ihrem Standpunkt. Den offenbar wirklich frommen König Ruprecht bekümmerte die desolate Lage der Kirche, das heißt des Papsttums, zutiefst. Zur Ansicht, dass eine abendländisch-christliche Kirche auch ohne Papst denkbar sei, konnte er sich offenbar nicht durchringen. Eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Kardinälen, etwa 2 Dutzend aus beiden Lagern, beschlossen nun, ein Konzil ohne Papst einzuberufen, und zwar nach Pisa, unter dem Schutz der mächtigen Stadtrepublik Florenz. Der Gedanke eines allgemeinen Konzils schwebte ja schon lange in der Luft, und die Ansicht, dass ein solches allgemeines Konzil über dem Papst stehe, war nicht selten. Bisher hatte natürlich noch jeder Papst aufgejault, wenn er derlei hörte. Auch Benedikt in Klammern der 13. und Gregor der 12. jaulten nun, der eine in Perpignan, wohin er letzthin geflohen war, der andere in Rom. Die Kardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte, Fürsten und Gesandten von Fürsten und Städten erklärten beide konkurrierende Päpste für abgesetzt und wählten einen neuen, einen Kreter und also damals venezianischen Untertanen namens Pietro oder Petros Filargi, der den Namen Alexander der 5. annahm. Es kam, wie es kommen musste. Statt einer Lösung des Schismas hatte man nun 3 Päpste. Denn keiner der bisherigen Streithähne erkannte den Konzilsbeschluss und den 3. Papst an. Kurzer Exkurs. Ob Alexander der 5. als rechtmäßiger Papst oder als Gegenpapst anzusehen ist, ist unklar. An sich ist diese Frage natürlich, namentlich heute, völlig gleichgültig. Man sieht an ihr und daran, wie sie gehandhabt wird, jedoch die ideologische Doppelzüngigkeit des Vatikans. Das päpstliche Jahrbuch bezeichnet Alexander V. zwar als Gegenpapst, setzt seine Zahl allerdings nicht in Klammern. Und die drei folgenden Alexanderpäpste werden im Jahrbuch auch ohne Klammern als Alexander VI., Rodrigo Borgia, 1492 bis 1503, Alexander VII., Fabio Chigi, 1655 bis 67 und Alexander VIII., Pietro Ottoboni, 1689 bis 91 bezeichnet. Alexander V. ist also ein bisschen Gegenpapst gewesen. Die Auswirkung dieses Schlamassels auf die deutsche Geschichte hängt mit einem territorialen Streit König Ruprechts mit Erzbischof Johann II. Von Mainz zusammen. Dieser Streit hatte seine Wurzeln schon in der Zeit, als Ruprecht erst Kurfürst und Pfalzgraf war, und das Ganze war nichts anderes als fürstliches Nachbarschaftsgerangel, die Feindschaft über den Zaun hinweg. Der Erzbischof, ein Graf aus dem Haus Nassau und Urenkel König Adolfs, war erstens bestrebt, die Macht und das Gebiet seines Fürstbistums auf Kosten der Rheinpfalz, also des Stammlandes Ruprechts, zu erweitern, und zweitens die königliche Zentralgewalt, die ohne dies schon längst stark geschrumpft war, zugunsten der Landesfürsten zu schwächen. Dies letztere, in der zumindest behaupteten und vielleicht nicht ganz abwegigen Meinung, der König könne den Landfrieden im Reich aus eigener Kraft überhaupt nicht mehr aufrechterhalten. Er schloss zunächst mit dem Markgrafen von Baden und dem recht mächtig gewordenen Grafen von Württemberg am 14. September 1405 den Marbacher Bund, dem bald eine ganze Reihe von Reichsstädten beitrat. Einer offenen Konfrontation, das heißt im Grunde genommen einem drohenden Bürgerkrieg, wich König Ruprecht durch recht geschicktes politisches Taktieren aus. Zu einer kriegerischen Auseinandersetzung mit dem Ziel der gewaltsamen Niederwerfung des nach den Bestimmungen der Goldenen Bulle zweifellos ungesetzlichen Fürstenvereins fehlten dem König die finanziellen und damit die militärischen Mittel. Ruprecht brachte jedoch den mit dem Mainzer verfeindeten Landgrafen von Hessen auf seine Seite und nützte außerdem die sehr bald auftretenden Spannungen innerhalb des ihm feindlichen Bundes aus. Es gelang ihm, die gegnerische Allianz zu spalten. 1408 schloss er erst mit Baden, dann mit Württemberg Frieden, was allerdings wiederum eine Einbuße an königlicher Machtbefugnis bedeutete und außerdem nicht von Dauer war. Denn der Erzbischof von Mainz schloss sich jetzt tückisch der Pisaner Obödienz an, das heißt, er anerkannte den Drittpapst Alexander V., während König Ruprecht an dem sowohl von Benedikt XIII. In Klammern als auch von Gregor XII. Vertretenen Standpunkt der Illegalität des Konzils von Pisa festhielt. Den nun doch drohenden Bürgerkrieg verhinderte der Tod König Ruprechts am 8. Mai 1410. Er starb auf seiner Burg Landskron bei Oppenheim in der Pfalz und wurde in Heidelberg begraben, der Stadt, der er, der ein Freund der Wissenschaften war, 1390 noch als Kurfürst eine Universität gestiftet hatte, die dritte deutsche nach Prag und Wien. Die Universität Prag hatte sich zur Zeit König Ruprechts 1409 gespalten, weil König Wenzel der Faule im Kuttenberger Dekret den tschechischen Studenten und Magistern ein Vorrecht vor den anderen Nationen eingeräumt hatte. Unter Nationen verstand man landsmannschaftliche Verbände. Und es gab deren vier, die bayerische, die sächsische und die polnische Nation, die sich als die deutschen Nationen verstanden, und die böhmische Nation. Das Kuttenberger Dekret verfügte, dass bei Abstimmungen innerhalb der quasi autonomen Selbstverwaltung die böhmische Nation 3 Stimmen, die 3 andere Nationen mitsammen 1 Stimme haben. Daraufhin verließen die Studenten und Lehrer der deutschen Nationen die Universität und gingen nach Leipzig, wo somit die 4. wissenschaftliche Hochschule auf dem Boden des Reiches entstand. Dass Wenzel der Faule, der ja selbst als Luxemburger und Angehöriger der Oberschicht ein Deutscher war, die Tschechen in diesem Punkt bevorzugte, hängt auch mit dem Konzil von Pisa zusammen. Denn auf diesem Konzil, das von König Ruprecht als illegal betrachtet wurde, regten sich Stimmen, die wiederum die Wahl Ruprechts als illegal betrachten wollten und somit die Absetzung Wenzels als nicht rechtens, weshalb Wenzel eine Zeit lang seine neuerliche Anerkennung als römischer Kaiser erhoffte, wobei er damit rechnete, dass die Stimme der Prager Universität, die er durch das Kuttenberger Dekret auf seiner Seite glaubte, auf dem Konzil zählte. Doch auch hier verrechnete er sich. Der Tod König Ruprechts und die darauf folgende Wahl des tatkräftigen Sigismund sowie das verleppernde Ende des Konzils machten Wenzels Bemühungen obsolet. Jan Hus rühmte sich später der Urheberschaft an der Nationalisierung der Prager Universität. Es ist jedoch nicht sicher, ob diese seine Behauptung stimmt. Entscheidenden Anteil am Kuttenberger Dekret scheint er nicht gehabt zu haben. Von der Figur des deutschen Königs Ruprecht hatte die Geschichtsschreibung lange keine gute und hohe Meinung. Das dürfte ungerecht sein. Allenfalls sind ihm zu großer Ehrgeiz und Überschätzung seiner Möglichkeiten vorzuwerfen. Er übernahm ein praktisch bankrottes Reich, das in vielerlei Hinsicht am Ausverkauf, förmlich der Verschleuderung von Königsgütern durch Karl IV. Litt. Der verderbliche Streit mit dem Erzbischof von Mainz und dem Marbacher Bund band ihm die Hände und kostete ihn das Geld für Aktivitäten im Reich. Damit, dass er sich um die Papstquerelen wie um eine eigene Angelegenheit kümmerte, schuf er sich zusätzliche und unnötige Schwierigkeiten. Aber als Landesfürst war er durchaus erfolgreich. Er konsolidierte die Verwaltung und die Finanzen in seiner Rheinpfalz und schuf hier eine für damalige Verhältnisse relativ moderne, geschlossene Territorialherrschaft. Ob die Tatsache, dass er mit dem 20. Pfennig, nämlich einer Abgabe von 5% des Einkommens, eine der ersten allgemeinen direkten Steuern einführte, ein Verdienst oder aber eher eine Schandtat war, mag jeder für sich entscheiden. Eine Schandtat vielleicht, weil Steuer. Ein Verdienst wäre es sicher gewesen, wenn der Einkommensteuersatz auch heute noch nur ein Zwanzigstel betrüge. Viertes Kapitel. Mit dem eigentlichen Nachfolger König Ruprechts bewegte sich das deutsche Königtum und das römische Kaisertum gewissermaßen weg von Deutschland. Eigentlicher Nachfolger deswegen, weil nach Ruprechts Tod ein gänzlich unbedeutender und folgenloser Zwischenkönig die Krone trug, der nur deshalb erwähnenswert ist, weil sein Vorhandensein ein Schlaglicht auf die politische Situation wirft. Der sehr tüchtige Sohn König Ruprechts, nunmehr als Ludwig III. Genannt der bärtige, unangefochten Kurfürst von der Pfalz, hatte vernünftigerweise keine Ambitionen auf die Königswürde. Das Geschick seines Vaters war ihm, vermute ich, abschreckendes Beispiel genug. Er schwenkte ins luxemburgische Lager, hing außerdem, wie schon sein Vater, der römischen Obödienz an, das heißt, vertrat die Rechtmäßigkeit Papst Gregors des XII. Das spielte, weil das Schisma immer noch schwelte, eine Rolle. Der Feind seines Vaters, Johann II. Von Mainz, fand sich nach dem glanzlosen Scheitern des Marbacher Bundes etwas in die politische Ecke gedrängt. Er vertrat jedoch immer noch die Pisaner Obödienz, das heißt die Rechtmäßigkeit Papst Alexanders V. Der Kandidat des Pfälzers für die Nachfolge König Ruprechts war der aus dem Haus Luxemburg stammende König Sigismund von Ungarn. Der Kandidat des Mainzers war dessen Vetter Jodokus oder Jobst von Brandenburg. Am 20. September 1410 wählten drei Kurfürsten Sigismund, am 1. Oktober die vier anderen Jodokus. Dieser Jodokus, zweifellos rechtmäßig gewählter deutscher König, war der Sohn eines jüngeren Bruders Kaiser Karls IV., also auch ein Luxemburger, hatte im Lauf eines politisch ziemlich wechselhaften Lebens alle möglichen Positionen innegehabt, war Markgraf von Mähren, auch Herzog des luxemburgischen Stammlandes, Landvogt des Elsass, eine Zeit lang Reichsvogt in Italien gewesen, ständig im Streit mit seinen Brüdern und Vettern, wechselweise mit diesem oder jenem verbündet, hatte durch skrupelloses Ausquetschen seiner Untertanen ein riesiges Vermögen aufgehäuft, das er durch unzählige Kriege wieder verlor. Persönlich sei er, heißt es, ein kunstsinniger und gelehrter Mann gewesen. Nach seiner Wahl zeichnete sich eine Konfrontation mit seinem Mitbewerber und Vetter Sigismund ab, die jedoch durch den plötzlichen Tod von Jodokus am 18. Januar 1411, ein Vierteljahr nach der Wahl, vermieden wurde. Die Mark Brandenburg und die Kurstimme fielen, da Jodokus ohne Leibeserben starb, quasi automatisch nun an Sigismund, der sich bei der Wahlversammlung am 21. Juli 1411 selbst wählte und dadurch, dass die übrigen Kurfürsten auf ihn einschwenkten, die einstimmige Mehrheit erzielte. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der immer noch vor sich hin faulenzende König Wenzel von Böhmen und als solcher auch Kurfürst seinen ungeliebten Bruder offenbar klaglos wählte. Gekrönt wurde er erst 1414. Jodokus war überhaupt nicht gekrönt worden. Sigismund oder Siegmund war zwar, wie gesagt, luxemburgischer, also deutscher Herkunft, Sohn eines römisch-deutschen Kaisers, aber kein Reichsfürst, jedenfalls so lange nicht, bis er die Mark Brandenburg erbte. Er war, damals knapp 20-jährig, König von Ungarn geworden, hatte dort mit ungeheuren innen- wie auch außenpolitischen Schwierigkeiten zu kämpfen, war sogar einmal von den ihm feindlichen ungarischen Magnaten in Gefangenschaft gehalten worden. Inzwischen waren auch die Türken weit auf dem Balkan vorgedrungen. Ein christliches Heer, das hauptsächlich aus Ungarn bestand, aber auch Aufgebote deutscher, französischer und italienischer Ritter umfasste und so etwas wie ein letztes Kreuzfahrerheer war, war am 28. September 1396 von den sowohl zahlenmäßig überlegenen als auch vor allem besser organisierten und gedrillten Türken unter dem glänzenden Sultan Bajazet bei Nikopolis in Bulgarien vernichtend geschlagen worden. Seitdem standen die Türken vor den Pforten des Reiches. Und von da an beherrschte die Türkengefahr 300 Jahre lang die Politik des Reiches gegen Südosten. Konstantinopel, die oströmische Kaiserstadt, hatten die Türken noch nicht erobert. Es war jedoch, isoliert am Bosporus, vom osmanisch gewordenen Herrschaftsbereich umgeben. Zwar nicht die Tage, aber die Jahre des bis auf eben die Kaiserstadt zusammengeschmolzenen Ostkaisertums waren gezählt. Die Schlacht von Nikopolis hatte, dies sei als skurrile Parenthese erzählt, ein bayerischer Richter namens Leonhard Reichartinger mitgebracht, der unter den vielen Gefallenen war, aber sein Knappe, Johann Schildberger, überlebte. Der Knappe war 15 Jahre alt, kam in Gefangenschaft, rettete seinen Kopf dadurch, dass er in türkische Dienste trat. Die Türken pflegten sonst christliche Gefangene, sofern für sie kein Lösegeld zu erwarten war, zu köpfen, kam in einer Schlacht der Türken gegen die Mongolen des Großkhans Timur in dessen Gefangenschaft, kämpfte dann in dessen Heer und später in dem des Khans der Goldenen Horde. Es gelang ihm aber dann die Flucht ins gerade noch christliche Konstantinopel, von wo aus er 1427 nach Bayern zurückkehrte. Er verfasste mit seinem Reisbuch, seinen Lebenserinnerungen und Abenteuern, die ihn bis Ägypten, Indien und Sibirien geführt hatten, eine, wenngleich oft ungenaue, so doch farbige Schilderung der Welt des späten Mittelalters aus der Sicht von unten. Sigismund, ohne dies in enormen Schwierigkeiten durch die immer noch nicht völlig beseitigte Opposition der Barone im Inneren Ungarns und vor allem durch die dringende Notwendigkeit der wenigstens notdürftigsten Sicherung der Südgrenze Ungarns und damit Mitteleuropas gegen die Türken, übernahm mit dem deutschen Königtum ein so gut wie bankrottes Staatswesen. Wie es um die Finanzen stand, zeigte sich daran, dass Sigismund gezwungen war, ganze Länder zu verpfänden, so 1402 die brandenburgische Neumark an den deutschen Orden. Damals war er noch nicht deutscher König, verwaltete jedoch das Vermögen des Hauses Luxemburg für seinen Bruder Wenzel den Faulen. Der deutsche Orden, der zunächst als karitative Einrichtung im Heiligen Land gewirkt hatte, bald zu einem militanten Ritterorden mit dem Ziel gewaltsamer Bekehrung der Heiden und der nicht rechtgläubigen Christen, also der griechisch-orthodoxen, geworden war, und dann im allgemeinen Desaster der Kreuzfahrerstaaten kräftig eins aufs Haupt bekommen hatte, hatte sich nach Nordosten gewandt, wo er die sehr segensreiche Tätigkeit der Bekehrung der noch fröhlich heidnischen Protzen aufnahm, indem den Heiden mit vorgehaltener Waffe die Religion der Liebe eingebläut wurde. Die Prutzen und andere kleinere Slawenvölker wohnten in einer staatsrechtlichen Grauzone nördlich des polnischen Königreiches. Und dort, im später sogenannten West- und Ostpreußen, errichteten die Ordensritter eine festungsgeschützte Zwangsherrschaft. Staatsrechtlich gesehen war dieser Ordensstaat selbstständig, gehörte nicht zum Deutschen Reich. Die vielfachen Versuche des Deutschen Ordens, der im Übrigen auch im Reich zahlreichen verstreuten Grundbesitz hatte, weiter nach Livland und ins Baltikum auszugreifen, gehören nicht zur deutschen Geschichte. Wohl aber die, wenn man die geografischen Gegebenheiten betrachtet, vorprogrammierten Konflikte des Ordens mit Polen. Gerade um jene Zeit, von der hier im Lauf der Erzählung die Rede ist, kulminierte dieser Konflikt und gipfelte in der Schlacht von Tannenberg, von den Polen Schlacht bei Grunwald genannt, vom 15. Juli 1410, in dem ein Ordensritterheer von einem Heer des polnischen Königs Władysław Jagiello vernichtend geschlagen wurde. Fast alle Ordensritter kamen um, aber infolge gewisser politischer Konstellationen konnte der polnische König die Unterwerfung des Ordenslandes nicht endgültig ausnützen. Der Orden erholte sich und bekam so gut wie alles Land zurück. Allerdings gegen eine überaus gigantische Geldzahlung, von der sich der Orden finanziell nie mehr erholte. Die Schlacht von Tannenberg oder Grunwald wurde bis ins 20. Jahrhundert hinein sowohl von deutscher als auch von polnischer Seite propagandistisch hochgespielt. Polnischerseits etwa durch den dickleibigen Gewaltschinken »Die Kreuzritter« des Quo Vadis-Verfassers und polnischen Nobelpreisträgers Henryk Sienkiewicz, in dem der Autor besonderen Wert auf die Darstellung der sittlich verderbten, tief korrupten Ordensritter legt, was den historischen Gegebenheiten ziemlich genau entsprechen dürfte. Vom weiteren Geschick des Ordenslandes und wie es dazu kam, dass ausgerechnet dieses außerhalb des Reiches liegende, nach den seinerzeit nahezu ausgerotteten Prutzen Preußen benannte Land das Zentrum eines anderen deutschen Reiches wurde, wird in ferneren Fortsetzungen dieser historischen Erzählung noch ausführlich die Rede sein müssen. Zurück zu König Sigismund. Das Reichsland, von dem Sigismund die Neumark abzwackte, war eines der Sorgenkinder der luxemburgischen Hausmacht, die Mark Brandenburg, mit der, was sie wichtig und ihren jeweiligen Inhaber einflussreich machte, eine der sieben Kurwürden verbunden war. Schon zu den Zeiten, als Kaiser Ludwig der Bayer die Mark Brandenburg nacheinander zweien seiner Söhne überlassen hatte, kam es zu, gelinde gesagt, Unmutsäußerungen nicht der Bevölkerung, die hatte Maul zu halten und Steuern zu zahlen, sondern der landbesitzenden Barone, derer, die man später märkische oder preußische Junker nannte. Sie trugen allerdings damals noch keine Monokel. Die Unruhen, die das Land in unglaublicher Weise verwüsteten, dauerten auch unter den luxemburgischen Markgrafen und Ausbeutern, siehe Kurfürst Jodokus, an, und endlich waren auch die ganzen Quitzos und Bredos und Rochos und Itzenplitz und ganz zu Putlitz untereinander zerstritten, zerfleischten gegenseitig ihre Hintersassen, so dass das Land ruiniert war. Kurz nach der Wahl Sigismunds zum deutschen König 1411 baten ihn die kurbrandenburgischen Stände, einen fähigen Statthalter in der Mark einzusetzen. Und Sigismund, nominell nun selbst Kurfürst von Brandenburg, ernannte den ihm verbündeten Burggrafen von Nürnberg, Friedrich VI., zum rechten Obristen und gemeinsamen Verweser und Hauptmann in der Mark. Wenige Jahre später, 1415, verkaufte der König die Markgrafschaft einschließlich der Kurwürde für die sehr hohe Summe von 400.000 Goldgulden an diesen Statthalter, nunmehr also Kurfürst Friedrich I. aus dem Hause Hohenzollern, womit der unaufhaltsame Aufstieg dieses Herrscherhauses einherging, der bewundernswert mit einem fernen anderen Friedrich, König Friedrich II. Von Preußen, der mit Recht der Große heißt, und abscheulich mit Kaiser Wilhelm II. Gipfelt, den ich Willi mit der Kopfprothese nenne. Mit den 400.000 Goldgulden bekam Sigismund die dringend benötigte frische finanzielle Luft, wenigstens auf einige Zeit. Im Übrigen zeigt der Vorgang, mit welcher Unbekümmertheit und Selbstverständlichkeit mit Land und Leuten geschachert wurde wie mit Handelsware. Die Untertanen zu fragen, fiel niemandem von den Oberen auch nur im Traum ein. Und selbst die klügsten und gelehrtesten Köpfe, die es doch immerhin gab, fanden nichts dabei. Nicht viel besser stand es mit Böhmen. Dort herrschte, oder besser gesagt, wurstelte König Wenzel der Faule, auch nachdem er als deutscher König abgesetzt worden war. Da erbenlos schloss er schon 1394 mit seinem Bruder Sigismund einen Erbvertrag. Und in der Zeit der selbstverschuldeten tiefsten Erniedrigung Wenzels verwaltete Sigismund das Königreich stellvertretend. Aber Wenzel bekam erstaunlicherweise wieder Oberwasser. Und Sigismund hatte, außer der Erbanwartschaft in Böhmen, nichts mehr zu sagen. Die von Jan Hus hervorgerufene religiöse und nationale Bewegung dürfte er mit Sorge aus der Ferne beobachtet haben, schon deswegen, weil ein Übergreifen solcher Aufmüpfigkeit auf andere Länder ja nicht als ausgeschlossen zu betrachten war. So war die Situation, als Sigismund zum deutschen König gekrönt wurde. König Wenzel lebte noch und herrschte in Böhmen. Brandenburg und die Kurwürde waren weg und verkauft. Die einzige Machtbasis des neuen Königs lag außerhalb des Reiches in Ungarn. Und das verderbliche Schisma, aus dem die Reichsfürsten, weil sie einmal diesem, einmal jenem der konkurrierenden Päpste den Gehorsam schworen, Honig sogen, dauerte unvermindert an. Wenigstens war im Westen Ruhe fürs Reich. Denn dort klopften seit inzwischen fast 100 Jahren die Engländer und die Franzosen aufeinander ein. Es war, bald nach Sigismunds Krönung, die Zeit der Jeanne d'Arc. Aber das gehört nicht zur deutschen Geschichte und ist ja oft genug so oder so dargestellt worden. Sigismund musste, um im Reich wenigstens einiges im Sinn seiner sicher wohlmeinenden Politik zu bewirken, sich auf wechselnde Koalitionen mit den Reichsfürsten stützen, mit der Pfalz, mit Kurköln, vor allem mit Habsburg, mit dessen derzeit Familienältestem Herzog Albrecht IV., dem Sohn des bei Sempach erschlagenen Albrechts III., mit dem er ein enges Bündnis schloss und mit dessen Sohn, Herzog Albrecht V., er sein einziges Kind, seine Tochter Elisabeth, künftige Erbin der Krone Ungarns und Böhmens, vermählte. Zeit seiner Herrschaft war Sigismund schon auf das, was die Geschichtsschreibung Ersatzhausmacht nennt, angewiesen, auf Paktieren also und Taktieren. 4 Jahre lang, von 1410 bis 14, betrat er den Boden des Reiches nicht. Ludwig von der Pfalz und Friedrich von Brandenburg waren die stellvertretenden Könige. So war, schreibt Peter Moraff im Artikel Deutschland im Lexikon des Mittelalters, sein Verhalten von Unstetigkeit und Inkonsequenz bedroht. Am Ende war seine Selbstbehauptung schon ein rühmenswerter Erfolg. Persönlich war Sigismund liebenswürdig, ritterlich und freigebig, auch humanistisch erzogen, sprach 7 Sprachen, Deutsch, Tschechisch, Latein, Französisch, Serbo-Kroatisch, Italienisch und Ungarisch. Er war groß, gut aussehend und von einnehmender Gestalt, durchaus vielleicht ein Sigmund im Richard-Wagnerschen Sinn, außerdem ein gewaltiger Weiberheld. Dass aus seinen beiden Ehen, die erste mit der Prinzessin Maria von Ungarn und Polen, verstorben 1395, die zweite mit Barbara von Cilli, nur ein einziges Kind aus der zweiten Ehe, die schon erwähnte Tochter Elisabeth, hervorging, scheint nicht an ihm gelegen zu haben. 5. Kapitel. Das herausragendste Ereignis der ersten Hälfte der Herrschaft König Sigismunds war das Konzil von Konstanz. Nach dem erfolglosen Konzil von Pisa dauerte, wie erwähnt, das Schisma an. Überall in Europa trieben sich Päpste herum. Benedikt, in Klammern der 13., residierte unter dem Schutz des französischen Königs in Perpignan. Gregor der 12. war nach dem Ende des Konzils zunächst nach Gaeta in den Machtbereich des ihn anerkennenden Königs Ladislaus von Neapel geflohen, wurde dann jedoch von Ladislaus, als der aus politischen Rücksichten anderen Sinnes geworden war, ausgewiesen und floh weiter nach Rimini, wo dessen Kleindespot Carlo Malatesta noch zu ihm hielt. Alexander der 5. hatte es mit Hilfe eines Söldnerhaufens unter Herzog Ludwig von Anjou und einem ehemaligen Piraten, notorischen Totschläger und Weiberschänder namens Baldassare Cossa, der aus einer heruntergekommenen neapolitanischen Adelsfamilie stammte, verstanden, die bis dahin von König Ladislaus von Neapel besetzte Stadt Rom zurückerobern zu lassen, wagte es aber doch nicht, dort Residenz zu nehmen, blieb lieber im friedlicheren Bologna, wo er 1410 überraschend starb. Nach alten Berichten erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass jener Cossa den Papst vergiftet hatte. Bei der Aufzählung der Würden des Cossa, Pirat, Räuberhauptmann, Glücksritter, Totschläger, ist eine vergessen. Er war auch Kardinal. Wozu ihn der, nach kanonischer Ansicht rechtmäßige, Papst Bonifatius IX. Ernannt hatte, weil er diesem in ziemlich zwielichtiger Weise Geld zu beschaffen verhalf. Und eben diesen Kardinal und Ex-Piraten Cossa wählten die Alexander-Kardinäle wenige Tage nach dem Tod Alexanders sogar einstimmig zum Papst. Er nahm den Namen Johannes an und wird, diesmal wohl mit Recht, in Klammern als Johannes der 23. gezählt. Er hatte unter den Fürsten des Abendlandes weitaus den größten Anhang, denn die Könige von England und von Frankreich, ein Teil der deutschen Reichsfürsten und viele italienische Stadtrepubliken erkannten ihn an. Johannes, Klammer auf, 23. Klammer zu, zog jetzt sogar nach Rom, und ausgerechnet er, der nicht anders denn als Erzschwein auf dem Papstthron zu bezeichnen ist, verurteilte und exkommunizierte Johann Hus. Ein Konzil, das der Ferkelpapst nach Rom einberief, war so schlecht besucht, dass es ohne Folgen blieb. Und so schrieb König Sigismund, dem wie manchem denkenden Menschen die ekelerregende Lage der Kirche zuwider war, ein Konzil aus, das allgemein und gültig sein sollte, und wählte als Ort dafür, gegen den Willen der drei Päpste, die deutsche Stadt Konstanz. Das Konzil trat tatsächlich 1415 zusammen und war glänzend besucht. Zahlreiche Kardinäle jeder Obödienz waren anwesend, hunderte Bischöfe und sonstige Prälaten, sehr viele Gelehrte und Doktoren der verschiedensten italienischen, französischen und deutschen Universitäten, weltliche Fürsten, zeitweilig König Sigismund selbst und auch Kurfürst Ludwig Imbart, der so etwas wie weltlicher Schirmherr des Konzils war. Die Menge der Bettler, Taschendiebe und Huren, die durch das Konzil angezogen wurden, war nicht mehr zu zählen. Unter den Tagedieben war allerdings auch kein geringerer als Papst Johannes, der in Klammern 23. Am 6. April 1415 erließ das Konzil das bemerkenswerte Dekret Haec Sancta, das nicht weniger festsetzte, als dass der Papst den Weisungen eines allgemeinen Konzils zu folgen habe, dass das Konzil die oberste Instanz für Glaubensfragen sei und vor allem einen Papst absetzen könne, was es denn auch wenig später tat. Er setzte zunächst Johannes in Klammern den 23. ab, der sich scheinheilig dem Spruch beugte, aber in der Nacht vom 20. auf den 21. Mai 1415 als Pferdeknecht verkleidet aus Konstanz floh und sofort alles widerrief, allerdings bald doch wieder dingfest gemacht und nach Konstanz zurückgebracht wurde. Nun musste er noch kleiner beigeben, räumte seine Flucht als schwere Verfehlung ein und gab alle gegen ihn erhobenen, vermutlich völlig zutreffenden Vorwürfe zu. Korruption, Meineid und ein, so wörtlich, verabscheuungswürdiges Leben. Johannes, der in Klammern 23., nunmehr nur noch Signor Cossa, wurde dem Kurfürsten Ludwig von der Pfalz übergeben, der ihn 3 Jahre lang gefangen hielt. Dann kaufte sich Cossa, wo hatte er das Geld her, auch ein ungelöstes Rätsel, frei, und wurde, siehe da, von Papst Martin V. in Gnaden aufgenommen und wieder zum Kardinal ernannt. Ein schönes Beispiel für den Grundsatz, dass ein wiedergefundenes Schaf wertvoller ist als 99 nie verlorene. Cossa starb 1419 und wurde in Florenz unter einem kunsthistorisch höchst wertvollen Epitaph von der Hand Donatellos beigesetzt. Einen Papst war man also los. Gregor der 13. verzichtete nach einigem formalen Hin und Her im Juli 1415 freiwillig. Benedikt, der in Klammern 13., war der hartnäckigste. Er floh in seine Heimat nach Spanien, wo er sich in der Festung Peniscola verschanzte, eigensinnig und zunehmend verknöchert seine angebliche Rechtmäßigkeit verteidigend. Nicht ganz ohne Erfolg, denn obwohl ihn das Konzil 1417 absetzte und aus der Kirche ausstieß, verfügte er in Spanien über eine beträchtliche Zahl von Anhängern und wird heute noch dort als Papa Luna verehrt. Immerhin war nach seiner förmlichen Absetzung endlich der Weg frei für die nun von allen Seiten gebilligte Neuwahl, aus der Kardinal Oddo Colonna aus der alten römischen Familie als Papst hervorging und den Namen Martin V. annahm. Das verhinderte aber nicht, dass 5 Jahre später die unzufriedenen Anhänger Benedikts des (13.) hintereinander 2 weitere Gegenpäpste wählten, die allerdings nur ephemere Rollen spielten. Somit war das eine der Probleme, deren Lösung Ziel des Konzils war, gelöst. Dass eine grundlegende Reform der Kirche an Haupt und Gliedern zu erwarten war, glaubte wohl schon bald niemand mehr. Und kaum jemand hätte an dieser Reform weniger Interesse gehabt als die Konzilsväter. Ihr Interesse galt der Beseitigung des Ketzers Hus, dessen Thesen die Grundfesten des in all den Jahrhunderten versteinerten christkatholischen Glaubens und Aberglaubens erschütterten und vor allem das Wohlleben und das Machtstreben der Geistlichkeit, namentlich der Hohen, angriffen. Diese Thesen waren sehr einfach. Wir kennen sie aus einer Schrift des Sigismund Meisterlin, der, obwohl Benediktinermönch, Hus, besser gesagt seinem Andenken gegenüber, relativ sachlich war. Von den 24 hussitischen Artikeln ist der 13. der zentrale. Es sei genug, dass ein jeglicher Mensch in seinem Herzen Gott bekenne. Das besagt nichts anderes als die alleinige Rechtfertigung durch den Glauben, wie sie später mit mehr Erfolg Luther vertrat. Dass in guter Konsequenz zu dieser These Hus den Unfug der Heiligen, insbesondere der Marienanbetung, die fetischistische Weihwasserverehrung, die Ohrenbeichte und dergleichen faulen Zauber ablehnte, störte die Amtskirche zwar auch, am härtesten aber traf Hus' Lehre, dass Priester dem christlichen Ideal der Armut folgen müssen und dass die Wirksamkeit priesterlicher Handlungen, also Taufe, Gebete, Sündenvergebung usw., in erster Linie von der sittlichen Integrität des Priesters abhängt. Hätte diese Forderung Hus für die ganze katholische Kirche Geltung erlangt, wären in Anbetracht der pfründen, fetten Pfaffen, der machtgeilen Prälaten, der sittenlosen Klerikalwüstlinge vermutlich 90% aller religiösen Handlungen ungültig gewesen. Heutzutage, muss man einräumen, wären es wahrscheinlich nur noch 30%. So versteht es sich, dass Hus' Lehren bei der Bevölkerung ein offenes Ohr fanden und bei den katholischen Großschamanen wie ein Donnerschlag wirkten. Die einhellige Meinung war, Hus muss weg. Er wurde vors Konzil geladen. Er kam nur, weil ihm König Sigismund freies Geleit zusicherte, und zwar sogar schriftlich. Zunächst konnte sich Hus relativ frei bewegen, konnte allerdings mit Einschränkungen seine Lehre vor den Konzilsvätern verteidigen. Es half ihm nichts. Wir haben verschiedene zeitgenössische Berichte von diesem Prozess gegen Hus, zum Beispiel Ulrich von Riechenthal mit gegen Hus böswilliger, Peter von Wladonjowitz mit freundlicher Tendenz. Aus allen geht hervor, dass das nur ein Scheinprozess war. Hus war schon verurteilt, weil man ihn um jeden Preis verurteilen wollte. Da aber selbst den konziliaren Betonköpfen klar war, dass Hus im Grunde genommen und gemessen an den Aussagen des Evangeliums recht hatte, dass genau genommen nicht er der Ketzer, sondern sie, die Amtskirche, ketzerisch und heretisch war, wurden Hus' Behauptungen untergeschoben, die er gar nie gemacht hatte. Zum Beispiel, dass er aus der Dreifaltigkeit eine Vierfaltigkeit habe machen wollen. Die verzweifelt hinausgeschriene Frage von Hus, man solle ihm doch die Stelle zeigen, wo er das geschrieben habe, wurde nicht beantwortet. Vergeblich pochte Hus auch auf das ihm feierlich zugesicherte freie Geleit. Der wortbrüchige König Sigismund argumentierte feig, da Hus Ketzer sei, gelte ein ihm gegebenes Versprechen nicht. Am 6. Juli 1415 wurde Johannes Hus bei lebendigem Leib verbrannt. Er starb wahrhaft christlich und aufrecht, betete trotz allen unvorstellbaren Qualen bis zuletzt und vergab ausdrücklich seinen Peinigern. Wenn es einen Himmel gibt, sitzt Jan Hus als Gerechter dort zur Rechten Gottes. Und die Konzilsväter von Konstanz samt Sigismund dem Wortbrüchigen nicht. 6. Kapitel. Wenn sich König Sigismund der Wortbrüchige eingebildet haben sollte, dass mit der Verbrennung des Jan Hus und seines Freundes, des Magisters Hieronymus von Prag im Jahr darauf, die hussitische Bewegung unterdrückt wäre, hatte er sich gewaltig getäuscht. Mit Hus' Tod ging es erst richtig los. Schon 1415 hatten 452 böhmische Barone und Ritter ein Schreiben an das Konzil gerichtet, in dem sie sich gegen den Vorwurf der Ketzerei verwahrten. Das Schreiben blieb natürlich unbeachtet. Es zeigt aber, dass inzwischen die von Jan Hus ausgelöste Bewegung nicht nur auf die niedrigen Volksschichten beschränkt blieb. Einer dieser Barone, der Ritter Ziska von Trotzno, wurde bald einer der Führer der Hussiten und lehrte König und Papst das bleiche Fürchten. Auch wenn sich die hussitische Bewegung, die eigentlich eine Reformation war, in mehrere Richtungen aufspaltete, ergriff sie bald nach Hus' Tod ganz Böhmen und Mähren. Die beiden Hauptrichtungen waren die Prager oder Calixtiner, die relativ gemäßigt waren und sich auf vier Forderungen beschränkten: Predigt des Evangeliums in tschechischer Sprache, Abendmahl in beiderlei Gestalt, auch für Laien, Herstellung der Kirchenzucht der Priester und Abschaffung von deren weltlichen Besitztümern. Dagegen erhoben die weit strengeren, republikanisch und zeitweise förmlich idealkommunistisch gestimmten Taboriten viel weitergehende Forderungen: Abschaffung des Heiligenkultes, des Priesteramtes, der Feiertage, völlige Reinigung des Kultes bis hin zum urchristlichen Ideal. Es sei nicht verschwiegen, dass es, wie wohl immer, fundamentalistisch groteske Auswüchse gab, wie etwa die Adamiten, die den Gottesdienst in paradiesischer Nacktheit feierten. Sie waren dermaßen sektiererisch, dass sie von ihren eigenen Glaubensgenossen, den Calixtinern, massakriert und ausgerottet wurden. Noch unter König Wenzel verbreitete sich, trotz und gerade wegen des Martyriums des Jan Hus, die hussitische Reformation über ganz Böhmen und Mähren. Katholische Priester wurden davongejagt und durch hussitische ersetzt, an die 500 Kirchen und Klöster zerstört. Wenzel stand dem, wie schon erwähnt, nicht feindlich gegenüber. Ich vermute allerdings, dass dem Faulen die religiöse Frage ziemlich gleichgültig war. Und der politische Aspekt freute ihn, weil das die anderen, namentlich seinen Bruder Sigismund, ärgerte. Kurz vor Wenzels Tod im August 1419 erreichte die hussitische Bewegung ihren ersten Höhepunkt. Am 30. Juli 1419 stürmten die Hussiten unter Ritter Ziska das Prager Rathaus und warfen 13 katholische Räte und einen Richter aus dem Fenster. Im Gegensatz zum zweiten Prager Fenstersturz 200 Jahre später überlebten die hier Defenestrierten die Prozedur nicht, denn sie stürzten in die unten hochgehaltenen Spieße der Menge. Nach Wenzels Tod wollte König Sigismund sein Erbe antreten und mit der von Böhmen nun seine dritte Königskrone einsammeln. Doch die Hussiten hatten seinen Wortbruch Jan Hus gegenüber nicht vergessen. Sigismund konnte sich überhaupt nicht bis Prag vorwagen und musste die etwas kläglich ausgefallene Huldigung der Stände im noch ruhigeren Brünn entgegennehmen. Dann marschierte er um Böhmen herum und begann in Breslau ein Heer zum Kampf gegen die Hussiten aufzustellen. Das hatte allerhöchsten päpstlichen Segen, denn Martin V. belferte am 1. März 1420 eine Kreuzzugsbulle, die vor Geifer nur so triefte gegen die so abscheulichen, dem urchristlichen Glauben huldigenden Ketzer. Der Hass der geballten Unmoral unter der Tiara war so groß, dass man zu vermuten geneigt ist, päpstlicherseits wusste man sehr gut, wie recht die Hussiten hatten. Der päpstliche Kreuzzugssegen half nichts. Auch nicht, dass Sigismund, nunmehr völlig wild und halsstarrig geworden, als ihm die böhmische Krone zu entgleiten drohte, zum allgemeinen Kreuzzug aufrief. Das Echo war spärlich. Die meisten Fürste und Städte scherten sich wenig um Sigismunds böhmische Angelegenheiten. Und so musste der König allein mit seinem Heer gegen die Hussiten ziehen. Er steckte Niederlage auf Niederlage ein. Die schlimmsten Schläge bekam er in der Schlacht am Berge Wittkopf im Januar 1421. Zuvor schon hatte Sigismund versucht, mit den gemäßigten Hussiten, den Calixtinern, zu verhandeln. Aber die berserkerhafte Wut der päpstlichen Kurie schmiedete die verschiedenen Richtungen der Hussiten zum Abwehrkampf zusammen. Und sie bildeten, jedenfalls zumeist, eine geschlossene Front gegen den König, der letzten Endes sogar Prag preisgeben musste. Die Erfolge der Hussiten beruhten zum einen auf der eher desolaten Führung und der Disziplinlosigkeit des königlichen Söldnerheeres, zum anderen selbstverständlich auf dem Umstand, dass die Hussiten wussten, wofür sie kämpften und von ihrer Sache überzeugt waren. Dann auch auf dem überlegenen Feldherrntalent des Ziska von Troznow und des Generals der Taboriten Niklas von Husinetz. Sigismunds Heere wurden wieder und wieder geschlagen. Auf die Niederlage von Deutschbrot 1422 folgte die Niederlage des österreichischen Hilfsheeres in Mähren 1424. Herzog Albrecht V. von Österreich war einer der wenigen Fürsten, der dem Aufruf Sigismunds folgte. Freilich, er war als einer der unmittelbaren Nachbarn besonders gefährdet. Im gleichen Jahr 1424 starb Ziska, was einen schweren Verlust für die Hussiten bedeutete, der jedoch bald dadurch ausgeglichen wurde, dass in Prokop dem Kahlen, einem hussitischen Adligen, ein neuer, womöglich noch fähigerer, glühender Führer erwuchs. Jan Ziska oder Ziska wurde bald nach seinem Tod die Galionsfigur des tschechischen Nationalismus. Er hatte alles, was eine solche Figur an Charisma brauchte. So etwa war er seit 1421 auf beiden Augen erblindet und führte dennoch seine straff geordneten und geübten Hussitenscharen von Sieg zu Sieg. 1426 endlich traf die königlichen Truppen der vorerst entscheidende Schlag bei Aussig, und Sigismund musste erkennen, dass den Hussiten, denen inzwischen der Ruf der Unbesiegbarkeit vorauseilte und in fremden Heeren lähmenden Schrecken verbreitete, mit militärischen Mitteln nicht Herr zu werden war. Verhandlungen und Kompromisse mit den gemäßigten Kalixtinern, zu denen Sigismund nun bereit gewesen wäre, wurden von der päpstlichen Kurie kreischend verboten. Leider hielt sich Sigismund daran. Ab 1426 regierten die Hussiten in Böhmen. Und ab 1427 begannen sie, religiöse Propaganda zu betreiben, verfassten Flugschriften und verschickten Abhandlungen über ihren inzwischen auch ideologisch gefestigten Glauben an alle Universitäten. Die hussitische Bewegung griff, zum Teil im Geheimen, auf die Slowakei, auf Ungarn, Polen und Deutschland über. Dabei waren die Hussiten untereinander, bis auf den Widerstand nach außen, alles andere als einig. Die Unterschiede zwischen Kalixtinern und Taboriten hatten sich verschärft. Von der Ausrottung der extremen Adamiten war schon die Rede. Kämpfe zwischen rivalisierenden Hussiten waren oft blutiger und grausamer als die gegen die königlichen Heere. Nur noch raubende und mordende Hussitenbanden durchstreiften sächsische und fränkische Gebiete und hinterließen Leichenberge und verbrannte Erde. Entgegen der gemäßigten Politik der Kalixtiner, die durchaus einen Ausgleich mit dem König und der katholischen Kirche, als deren Mitglieder sie sich immer noch fühlten, anstrebten. Man wundert sich, dass eine in sich so zerstrittene, sich blutig befehdende Bewegung nach außen hin dennoch solche Erfolge erzielen konnte. Es spricht das für ihre Stärke. Und es kam wohl daher, weil sie vielleicht, nein gewiss zu Recht, die geistige Wahrheit auf ihrer Seite wussten. Siebentes Kapitel. Die Hussitenbewegung und, noch nicht im gleichen Maß, die Türkengefahr überschatten im Rückblick und überschatteten auch damals die Ereignisse, die sich sonst im Reich zutrugen, obwohl einiges davon von weiterreichender Bedeutung war. Von der Übertragung der Mark Brandenburg und dem Verkauf der Kurwürde an die Hohenzollern war schon die Rede. Friedrich, nun Kurfürst Friedrich I., konnte sich aber im Grunde genommen gegen die Opposition der märkischen Junker nicht durchsetzen. Er zog sich in seine fränkischen Stammlande zurück, betrieb als Freund und Verbündeter König Sigismunds in dessen Sinn ein wenig Reichspolitik. Sein Traum, dereinst zum Nachfolger Sigismunds gewählt zu werden, erfüllte sich nicht. Seinem Sohn Friedrich II., ungleich tüchtiger als sein Vater, gelang es, die Macht der Junker und der Geistlichkeit in der Mark zurückzudrängen und seine Dynastie endgültig dort festzusetzen. Günstiger standen die Dinge für einen anderen Friedrich. 1423 starb mit Kurfürst und Herzog Albrecht III. Von Sachsen, der in Wittenberg residiert hatte, die sächsische Linie der Askanier aus. Es gab zwar noch die anhaltinische Linie des Hauses, die Anspruch auf das Erbe erhob, ihn jedoch nicht durchsetzen konnte. König Sigismund betrachtete das Herzogtum Sachsen als erledigtes Lehen und verlieh es an Friedrich von Wettin, Markgraf von Meißen, der durch glückliche Erbumstände im Lauf weniger Jahre alle wettinischen Lande im heutigen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eingesammelt hatte. Ein beträchtliches Territorium. Und nun diesen Besitz durch Sachsen-Wittenberg abrundete. Außerdem wurde er, nun Kurfürst Friedrich I. von Sachsen, einer der einflussreichsten Reichsfürsten. Im Gegensatz zu seinem Namensvetter in Brandenburg gelang es ihm, trotz der Instabilitäten durch die Hussitenkriege, sofort eine dauerhafte Regierung in seinem neuen Länderkonglomerat zu errichten. König Sigismund hatte mit dieser Belehnung den Umstand belohnt, dass der Wettiner als einer der wenigen Reichsfürsten dem Kreuzzugsaufruf gegen die Hussiten gefolgt war, freilich so glücklos wie alle anderen auch. Sein sächsisches Ritterheer wurde 1426 bei Aussig von den Hussiten ausradiert. Der intrigante und über das sonst bei Kirchenfürsten übliche Maß machtgierige Kurfürst und Erzbischof Johann II. Von Mainz war zwar 1419 endlich abgekratzt, so wird wohl Kurfürst Ludwig III. Von der Pfalz heimlich gesagt haben, aber die Querelen, mehr oder weniger offen, selbstredend immer auf dem Rücken der Kleinen ausgetragen, dauerten an und machten die politische Situation auch im Südwesten des Reiches, fern der Hussitenplage, instabil. Die bayerischen Vettern der Pfälzer Wittelsbacher hatten ihr Land vielfach geteilt. Zur Zeit König Sigismunds gab es 4 Linien, zu Ingolstadt, zu Landshut, zu München und zu Straubing. Die Straubinger Linie starb 1425 mit Herzog Johann aus, der gleichzeitig Graf von Holland und Bischof von Lüttich gewesen war. Das Erbe wurde unter den anderen Linien aufgeteilt. Die bedeutende Stadt Straubing fiel an die Linie München und erhielt den dortigen Erbfolger Herzog Albrecht III. Zum Statthalter. Seine Bedeutung ist politisch gleich null. Dennoch erregte er, lange nach seinem Tod, kulturhistorische Turbulenzen, die, weil in verschiedener Hinsicht beispielhaft, weiter unten erwähnt werden sollen. Das Stichwort heißt Bernauerin. Eigentlicher Senior der Münchner Linie war Herzog Ernst. Die seinerzeit von Herzog Heinrich dem Löwen gegründete, zunächst unbedeutende Ansiedlung München, der heutige Stadtteil Pasing war größer und bedeutender, war dadurch, dass Kaiser Ludwig der Bayer hier Residenz nahm und sie dann zum Mittelpunkt einer der Linien der bayerischen Wittelsbacher wurde, die nach und nach alle anderen Linien beerbte, langsam zu einem der wichtigsten Handels- und Geldplätze Süddeutschlands geworden. Im 15. Jahrhundert war München mit ca. 15.000 Einwohnern eine sehr volkreiche Stadt, am damaligen Maß gemessen. Freilich war es jedoch noch nicht so weit, dass sie als wittelsbachische Hauptstadt zählte. In Ingolstadt regierte Herzog Ludwig VII. Der Bärtige, ein kriegerischer und abenteuerlicher Herr, französisch erzogen und geprägt. Seine Schwester Elisabeth war als Isabelle oder Reine Isabeau die Gemahlin König Karls VI. Von Frankreich und spielte in der dortigen Geschichte und im literarischen Nachleben im Zusammenhang mit Jeanne d'Arc eine große Rolle. Er lag mit seinen Vettern ständig im Krieg, verursachte einen der nicht seltenen bayerischen Erbfolgekriege 1420-22 um eben jenes Straubinger Erbe, führte sich dermaßen berserkerhaft auf, dass er sowohl von kirchlicher Seite in den Bann und sogar in den verschärften Bann und von König Sigismund in die Reichsacht getan wurde. Die Tatsache des Kirchenbannes spricht in meinen Augen allerdings eher wieder für ihn. Er starb, seiner Herrschaft entkleidet, in der Haft. Etwas friedlicher ging es in Landshut zu, einer damals sehr reichen und glänzenden Stadt, nicht viel kleiner als München, der Residenz des Herzogs Heinrichs des 16., nach anderer Zählung des 4., dessen Mutter eine der Millionentöchter des Bernabò Visconti, Herr von Mailand, war, wegen ihrer überaus enormen Mitgift so genannt. Nicht ohne Grund hieß Herzog Heinrich unter anderem wegen dieses Erbes der Reiche. Als später die Ingolstädter Linie ausstarb, brachte er deren ganzes Teilgebiet an sich und herrschte damit über zwei Drittel des wittelsbachischen Bayern. Noch sein Sohn Ludwig und sein Enkel Georg hießen, wohl mit Recht jeweils, der Reiche. Dieser Georg heiratete eine polnische Königstochter, und die legendär prachtvolle Hochzeit ist den Landshutern heute noch in Erinnerung und wird alle 4 Jahre historisch möglichst getreu nachgestellt und gefeiert. Herzog Albrecht III. Von Bayern-München, 1401 in München geboren, wie erwähnt zu Lebzeiten seines Vaters Ernst, des Chefs der Linie, Statthalter von Straubing und finanziell durch das Erbe seiner Mutter auch einer der Millionentöchter des Bernabo Visconti unabhängig, war das, was man heute einen Playboy nennen würde. Ritterspiele, Vergnügungen, Damenbeglückungen und der Weinkonsum waren seine Hauptbeschäftigungen. Bei einem Turnier in Augsburg lernte er eine, wie man damals sagte, niedere Person kennen. Die Tochter eines Mannes namens Bernauer, der, so die Legende, Bader in Augsburg war und eine der so beliebten wie in verruchtem Leumund stehenden Badstuben mit, so ist zu vermuten, angeschlossenem Bordell betrieb. Allerdings ist kein Bader Bernauer in Augsburg um die Zeit nachweisbar. Vielleicht war Bernauer nur Baderknecht, nicht der Bordellwirt. Jedenfalls aber half seine schöne Tochter im Betrieb aus. Sie hieß, der später entstandenen, Gloriolen umkränzten Legende nach, Agnes. In den wenigen sehr dürftigen Quellen heißt sie auch Anna oder Engel, Angelika. Herzog Albrecht verliebte sich in die Bernauerin im Jahr 1432 oder 33. Das war nicht ungewöhnlich. Bemerkenswerter war es dann, dass Albrecht die Badhur, wie missgünstige Quellen sie nannten, mit nach München und Straubing nahm und sie sogar heiratete. Das ist allerdings schon fast wieder Legende, denn einen handfesten Quellennachweis für die Eheschließung gibt es nicht. Wohl aber für eine Tochter, die dieser Verbindung entspross. Nun waren solche amourösen Eskapaden unter Fürstlichkeiten nicht nur nicht selten, sondern sogar die Regel. Der einzige König unter den Königen von Frankreich, der keine Mätressen und keine unehelichen Kinder hatte, Ludwig IX., 1226 bis 1270, galt allein schon deswegen als Heiliger, 1296 kanonisiert, Saint Louis. Die Kebsweiber der Fürsten, Bischöfe, Päpste und Kaiser und Könige wurden in Gold und Edelsteinen gehalten, von den legitimen Erben meist aber nach dem Tod des Alten in die Wüste geschickt. Den Bastarden eröffneten die Väter nicht ungern eine geistliche Karriere. Manche Bastarde begründeten illegitime Nebenlinien ohne Thronfolgerecht, jedoch mit reichen Apanagen. Berühmt war der Bastard von Orléans, Jean Graf von Dunois, ca. 1402 bis 1468, illegitimer Sohn des Herzogs Ludwig von Orléans, der bedeutendste Heerführer Frankreichs in der letzten Phase des Hundertjährigen Krieges, einer der Kampfgenossen der Jeanne d'Arc, der Jungfrau von Orléans. Noch in Schillers Drama, das seltsamer, vielleicht bezeichnenderweise eine romantische Tragödie heißt, kommt dieser Bâtard d'Orléans vor, mit den Worten: Mein Herz erkor sie, da sie niedrig war, wirbt er um die Jungfrau, was allerdings nicht historisch fundiert ist. Wie weit verbreitet die fröhliche Bastardenzeugung in gehobenen Kreisen war, zeigt das von Isenburg-Freytag-Loringhofen begründete Monumentalwerk »Europäische Stammtafeln«. 4 dicke Bände sind den Genealogien nicht standesgemäßer und illegitimer Nachkommen der regierenden Häuser Europas gewidmet. Gegen Bastarde hätte Herzog Ernst also wohl nichts einzuwenden gehabt, hatte selbst mindestens 3 von seiner außerehelichen Gespielin Anna Kretzel, Matthijs, Hans und Osann, was das für ein Name ist, ist mir unklar, alle 3 um 1435 geboren, also Drillinge. Das war um die Zeit der Affäre seines legitimen Sohnes Albrecht mit der Bernauerin. Albrecht hatte übrigens vorher schon eine uneheliche Tochter, Sybilla Neufernerin, die er 1444 mit seinem und anderer Fürstlichkeiten Leibarzt Dr. Johannes Hartlieb verheiratete, der einer der fortschrittlichsten Mediziner seiner Zeit war und auch Schriftsteller, nicht nur von damals bedeutenden Fachschriften, sondern auch von belletristischer Literatur. Dass ein Fürst sein Kebsweib geheiratet hat, war bis auf die Zeit, von der hier die Rede ist, relativ selten. Ein Fall war der König Lothars des Zweiten, Urenkel Karls des Großen und Herrscher über das nach ihm Lothringen genannte Teilreich. Er verstieß seine rechtmäßige Gemahlin Teutberger und heiratete eine aus bürgerlichem Stand stammende Waldrade. Dieser Fall war deshalb verschärft, weil nicht nur unebenbürtige Ehe, sondern außerdem Bigamie vorlag. Die Kinder aus Lothars Ehe mit Waldrade wurden von der Erbfolge ausgeschlossen, was mit dazu führte, dass Lothringen für 1000 Jahre der Zankapfel zwischen Deutschland und Frankreich wurde. Ein anderer Fall spielte 400 Jahre später. König Philipp II. Augustus, der berühmte Kreuzfahrer, heiratete in dritter Ehe Agnes, die nur Gräfin von Meran und damit nicht ebenbürtig war. Der Versuch des Königs, den Sohn aus dieser Ehe, den Grafen Philipp von Clermont, als ebenbürtig und erbberechtigt anzuerkennen, führte fast zu einem Bürgerkrieg. Wie die Dinge damals in Bayern gelaufen sind, lässt sich aus den dürftigen Quellen nur schwer ermitteln. Jedenfalls scheint sich die ehemalige Badershelferin in München schon ziemlich großspurig aufgeführt und damit auch bei den Bürgern recht unbeliebt gemacht zu haben. Ob nun der offenbar immer noch stockverliebte, strohdumme und der Bernauerin blindhörige Herzog Albrecht sie tatsächlich schon geheiratet hatte oder dies, vielleicht auf Drängen der Bernauerin hin, nur erst beabsichtigte und in die Wege leitete. Jedenfalls sah der alte Herzog Ernst verderbliche Auseinandersetzungen für die Zukunft heraufdrohen, zumal Agnes oder Anna oder Engel scheint noch weiteren Ehrgeiz entwickelte, nämlich Herzogin zu werden, also als legitime und ebenbürtige Ehefrau anerkannt zu werden. Die Rechnung Herzog Ernsts war klar. Zwar konnte die Erbfolge Albrechts von niemandem angefochten werden, auch wenn er nicht standesgemäß verheiratet gewesen wäre. Aber wenn er, was Herzog Ernst wohl bei dem verblendeten Starrsinn seines Sohnes befürchtete, eventuellen Söhnen der Bernauerin den Herzogstitel dereinst vermacht hätte, was er rechtlich gar nicht gekonnt hätte, wäre das unzweifelhaft von den Ingolstädtern und Landshuter Vettern nicht anerkannt worden, die dann das Münchner Erbe geltend gemacht hätten. Und es wäre wieder einmal zwar nicht zum Bruder, aber zum Vetternkrieg gekommen. Schön ist es freilich nicht, was Herzog Ernst getan hat. In geschickt eingefädelter Abwesenheit Albrechts die Bernauerin beim Kopf packen und ohne jedes Gerichtsverfahren in der Donau ertränken. Herzog Albrecht beruhigte und versöhnte sich mit seinem Vater sehr bald. Sie errichteten gemeinsam eine schöne Sühnekapelle, die heute noch steht. Allerdings ist das Bildnis der Bernauerin in der Kapelle nicht zeitgenössisch, sondern aus späterer Zeit. Die Bernauerin war am 12. Oktober 1435 ertränkt worden. Schon im Januar 1437 heiratete Herzog Albrecht standesgemäß eine Prinzessin aus dem Haus Braunschweig, zeugte mit ihr 10 Kinder und mit einer namentlich nicht bekannten Dame einen Sohn, Albertus de Curia, später Dr. Jur und Domherr zu Freising, sowie mit einer Bürgerstochter aus der Münchner Patrizierfamilie Liegsalz einen Johannes Neuhauser oder Neunhauser, der später Domdechant von Regensburg und sogar Kanzler in München und Mitglied der vormundschaftlichen Regierung als illegitimer Onkel für seinen Neffen Wilhelm V. wurde. Hat Herzog Ernst einen Mord begangen, juristisch gesprochen in mittelbarer Täterschaft, und damit einen Bürgerkrieg und zahlreiche Morde verhindert? Die Legende sieht es anders. Das Geschick der Bernauerin wurde bald Gegenstand von Balladen und Liedern, romantisch umrankt. Je länger die Sache dann zurücklag, desto schöner wurde sie, desto bösartiger Herzog Ernst. Als die ernsthafte Geschichtsschreibung sich mit der Angelegenheit befasste, war sie längst von poetischen Zutaten überkrustet. Von Hoffmannswaldau im 17. Jahrhundert bis Otto Ludwig im 19. Jahrhundert zog die tragische Liebesgeschichte immer wieder die Dichter an. Wobei die so rasche Versöhnung des glühenden Liebhabers Albrecht mit seinem teuflischen Vater Ernst naturgemäß große Schwierigkeiten bereitete und entweder umgedeutet, zurechtgebogen oder schlichtweg als dramatisch unpassend weggelassen wurde. Wie bei den großen Adaptionen des Stoffes bei Friedrich Hebbel und Karl Orff. Und der Versuch bei Hebbel und Orff, aus der schönen Baderstochter eine tragische Volksheldin zu machen, entbehrt schon jeder historischen Grundlage. Ich habe diesen Exkurs aus der bayerischen Geschichte des ausgehenden Mittelalters, die für den großen Gang der deutschen Geschichte oder gar der Weltgeschichte keine Bedeutung hat, nicht eingeschoben, um Herzog Ernst reinzuwaschen oder eine nun tatsächlich, sei es so oder so gewesen, unglückliche und bedauernswürdige junge Frau, die Opfer eines Staatsmordes war, schlecht zu machen, sondern um erstens zu zeigen, welche Lebensvorstellungen trotz aller christlichen Moral in fröhlicher Verlogenheit vorherrschten, namentlich in höheren Kreisen. Und zweitens, um ein Beispiel anzuführen, wie wenig historisch Fassbares übrig bleibt, wenn man an Legenden zu kratzen beginnt. Wie wenig Historisches, das heißt Wahres, bleibt an der Legende, die Jesus Christus heißt, übrig, deren Grundtatsachen noch 1,5 Jahrtausende weiter zurückliegen. Zurück zum Gang der deutschen Geschichte. Neben den schon genannten Kurhäusern Brandenburg und Sachsen, deren Herrschaftswechsel erwähnt wurde, neben Kurpfalz und Bayern war das Herzogtum Österreich, wenngleich durch viele geistlich-territoriale Einsprengsel Brixen, Gurk, Seckau, auch Regensburg, Passau, Freising und andere beeinträchtigt, ein weiteres großes, einigermaßen zusammenhängendes Land im mehr und mehr durch kleine und winzige Landesherrlichkeiten aufgesplitterten Deutschen Reich. Auch der habsburgische Herrschaftsbereich war geteilt. Im eigentlichen Österreich mit der Residenz Wien regierte seit 1404 Albrecht V., der Schwiegersohn König Sigismunds und dessen designierter Erbe. Von ihm wird noch die Rede sein müssen. Die anderen habsburgischen Länder vererbte der bei Sempach erschlagene Herzog Leopold III. An seine Söhne, von denen zwei überlebten und das Erbe wiederum teilten. In der Steiermark und in Kärnten regierte, mit der Residenz Graz, Herzog Ernst der Eiserne, so genannt wegen seiner eisernen Muskelkraft, der erste österreichische Herzog, der sich Erzherzog nannte. Tirol und die österreichischen Vorlande, nämlich Vorarlberg und die Besitzungen, die dem Hause Habsburg im Breisgau und in der Schweiz verblieben waren, verwaltete seit 1404 Herzog Friedrich IV., der, wie es manchmal in alten Chroniken heißt, ein unruhiger Herr war. Er gehörte in der Zeit des Schismas zu den Anhängern Johannes des in Klammern 23. Warum? Vielleicht machte er sich keine großen Gedanken darüber. Ein Papst ist so gut und so schlecht wie der andere. Aber Johannes, der in Klammern 23. begab sich in Konstanz ausdrücklich in den Schutz Friedrichs, der ihm sogar zur Flucht verhalf. Und zwar so, dass der Herzog vor den Toren ein Turnier veranstaltete, in dessen Tumult es dem Papst gelang, als Pferdeknecht verkleidet zu entkommen. König Sigismund war so erzürnt, dass er den Herzog sofort in die Acht tat und seiner Länder verlustig erklärte. Der Hintergrund des königlichen Zorns wird klar, wenn man erfährt, dass Sigismund sofort große Teile der schweizerischen Besitzungen Friedrichs, namentlich im Aargau, an die Eidgenossen verkaufte, was der werdenden Schweiz zu günstiger Abrundung, dem König zu finanziellem Atemholen verhalf. Herzog Friedrich floh nach Tirol, wo er bei der Bevölkerung sehr beliebt war, musste sich allerdings verstecken, weil er nicht weniger als 400 Fehdebriefe zugeschickt bekam. Die Fehde war ein altgermanisches Rechts- oder besser gesagt Unrechtsinstrument, das sich auch in seiner Verfeinerung und Milderung im Lauf des Mittelalters nicht stark vom Faustrecht unterschied. Ein Fehdebrief war nichts anderes als eine private Kriegserklärung und in bestimmten Fällen, so etwa bei Acht und Bann des Befehdeten, rechtlich zulässig. Im Falle Friedrichs hieß das, dass 400 Adlige und Ritter, andere Bauern und Bürger etwa, auch Geistliche durften keine Fehde führen, auch Frauen und Juden nicht, wohl aber Städte als solche, die Sache eigentlich gar nichts anging, nur darauf warteten, ihn straflos zu erschlagen, wenn er ihnen begegnete. Einen Geächteten ohne vorherigen Fehdebrief zu erschlagen, war strafbar. Doch immerhin ein schöner Zug des lichter werdenden Mittelalters. Herzog Friedrich, der von diesem Wellental seines Erdenlebens den Beinamen »mit der leeren Tasche« in die geschichtliche Überlieferung mitnahm, zog es nun vor, beim König um Gnade zu bitten, die ihm nach einigem Murren auch gewährt wurde. Die Schweizer Besitzungen bekam er freilich nicht zurück, wohl aber die Grafschaft Tirol, die unterdessen sein Bruder Ernst an sich gerissen hatte. In Tirol stützte Friedrich seine Herrschaft auf die Bauern, denen er große Freiheiten einräumte, sie sogar in die Landstandschaft aufnahm, das heißt, in die das Volk vertretenden Stände. Der Bauernstand war damit in Tirol so frei wie nirgendwo sonst im Reich, außer in der Eidgenossenschaft. Den Tiroler Baronen und Junkern, denen von Rottenburg, von Stackenburg, von Wolkenstein, denen das natürlich nicht passte, zeigte Friedrich erfolgreich die Faust, und zwar endgültig und auf Dauer auch für spätere Zeiten. Von einem der Wolkensteiner wird im nächsten Teil der Erzählung in ganz anderem Zusammenhang zu reden sein. Durch die zielstrebige Förderung des Silberbergbaus in Gossensass und in Schwarz steigerte Friedrich sein Einkommen und das des Landes, was nach damaliger Ansicht so ziemlich dasselbe war, so beträchtlich, dass er, seinem historischen Spitznamen Hohn sprechend, einer der reichsten Fürsten seiner Zeit wurde und bei seinem Tod 1439 seinem Sohn Sigismund 1.000.000 Goldgulden hinterließ. Dieser Erzherzog Sigismund, Erzherzog nun also auch, hieß deshalb der Münzreiche und verpulverte alles binnen weniger Jahre. Herzog Friedrich, der sich auch gern als tirolischer Harun al-Raschid betätigte und unerkannt unters Volk mischte, um dessen wahre Meinung zu erfahren, ist als Friedel mit der leeren Tasche heute noch eine Symbolfigur tirolischen Selbstverständnisses und nicht die unsympathischste. Achtes Kapitel. Die zweite Hälfte der Regierungszeit König Sigismunds glänzte hauptsächlich durch dessen Abwesenheit vom Reich. Von 1426 bis 1430 hielt er sich in Ungarn auf, das von außen von den Türken und im Innern noch immer vom Nachgrollen der Magnatenrevolten der vergangenen Jahrzehnte bedroht war. Sicher war seine Anwesenheit dort notwendig, aber die Tatsache, dass er sich um die Angelegenheiten des Reiches, das ja schließlich sein Königreich war, nicht kümmerte, zeigt, wie stark inzwischen, und es sollte noch stärker werden, die Tendenz der deutschen Könige dahin ging, auf Kosten des Wohles des Reiches ihre Aufmerksamkeit ihrem Hausgut und ihrer Hausmacht zuzuwenden, selbst und vielleicht gerade dann, wenn dieses außerhalb des Reiches lag, wie hier das luxemburgische Ungarn. Doch auch nach 1430 kehrte Sigismund nicht nach Deutschland zurück, sondern unternahm von 1431 bis 1433 einen Italienzug, der ihm die längst nur noch Dekoration gewordene langobardische eiserne Krone und am 31. Mai 1433 die Kaiserkrone einbrachte, womit es nach über 50 Jahren wieder einen römischen Kaiser gab. In der Abwesenheit des Königs und dann Kaisers ereignete sich im Reich Bemerkenswertes, was beinahe zu einer Art deutschen Fürstenrepublik ohne König geführt hätte. Die äußerst komplizierten Vorgänge hier im Einzelnen zu erzählen, würde zu weit führen und vielleicht ermüden. Die Fürsten versammelten sich auf königlosen Tagen im Sinn von Tagungen, das heißt auf Reichsversammlungen, denen eigentlich der König präsidieren sollte, aber eben nicht präsidierte, und beschlossen, so auf einem solchen königlosen Tag in Frankfurt am 2. Dezember 1427, sogenannte Matrikeln. Das waren freiwillige Verpflichtungen militärischer und finanzieller Art. Sie regelten auch eine Art staatsrechtlicher Fixierung der Reichszugehörigkeit der einzelnen Länder und deren Stellung zur zentralen Reichsgewalt, selbst wenn sie nicht oder im Augenblick nicht vom König oder Kaiser ausging. Es wurde sogar eine einheitliche Besteuerung festgesetzt und deren kontrollierte Eintreibung. Offenbar war dieser Anlauf zu etwas, was fast eine Frühdämmerung einer Demokratisierung hätte werden können, jedoch zu früh und versickerte nach 1433, als Kaiser Sigismund zurückkehrte und die Zügel der Regierung wieder selbst in die Hand nahm. Die wenigen Jahre, die Sigismund verblieben, waren angefüllt mit den weiteren Hussitenkriegen und den Querelen des Basler Konzils, wobei eins mit dem anderen zusammenhing. 1431 wurde, noch in Abwesenheit des Königs, auf einem jener erwähnten königlosen Tage ein neuer Reichskrieg gegen die Hussiten beschlossen, der mit der vernichtenden Niederlage des Reichsheeres am 14. August 1431 bei Taus kläglich endete. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar, dass der mächtig und mächtiger gewordenen, vom Feuer des Willens zu religiöser, politischer Freiheit und in gewissem Maß sogar sozialer Gerechtigkeit getragenen Bewegung mit Gewalt nicht Herr zu werden war. Die Hussiten beherrschten, daran war nicht zu rütteln, Böhmen und Mähren. Auch die ungemein komplizierte Geschichte des Basler Konzils zu erzählen, das 1431 begann und im Lauf der späten 30er Jahre glanzlos verdämmerte, würde den Rahmen der hier versuchten Darstellung sprengen. Die auf diesem Konzil verhandelten Fragen und gefassten Beschlüsse betrafen auch zumeist innerkirchliche Angelegenheiten. Das heißt, es waren Versuche, die päpstliche Amtsgewalt zurückzudrängen, der Sittenlosigkeit und Korruption der Geistlichkeit entgegenzuwirken und die Liturgie zu reformieren. Fast alles vergebliche Bemühungen. Die Päpste, Martin V. bis zu seinem Tod 1431, dann sein Nachfolger Eugen IV., behielten die Oberhand und hielten diese schützend über die kirchliche Unmoral und Fäulnis. Der von Martin V. schon nur widerwillig ernannte Kardinallegat Cesarini, der anstelle des Papstes, dem das eigentlich zugekommen wäre, das Konzil eröffnen sollte, stürzte sich aber gleich einmal vorweg in das Abenteuer, den oben erwähnten Reichskrieg gegen die Hussiten, den er selbstverständlich als Kreuzzug verstand, anzuführen, wobei er in der erwähnten Schlacht von Taus vielleicht sogar körperliche Schläge bezog und wohl aus eigener Anschauung die Überzeugung mitnahm, dass so dieser Häresie nicht beizukommen war. Cesarini wandelte sich zu einem vernünftigeren Prälaten und seiner Führung des vielfach unterbrochenen, verlegten, dann doch wieder aufgenommenen Konzils war es zu danken, dass den Hussiten Verhandlungen angeboten und dass deren Gesandtschaft im Januar 1433, sie blieb bis April des Jahres in Basel, dann schon ganz grundlegend anders behandelt wurde als Jan Hus auf dem Konzil von Konstanz. Man diskutierte von gleich zu gleich mit den Führern der böhmisch-hussitischen Gesandtschaft, deren Wortführer Johann Rockizau, der General Prokop, der große Prokop, und der Bischof Nikolaus von Pilgram waren. Man erinnere sich, dass die hussitische Bewegung in die gemäßigten, sich durchaus noch als katholisch empfindenden Kalixtiner und die fundamentalistischen radikalen Taboriten gespalten hatte. Rockizau war Kalixtiner, Prokop und Nikolaus waren Taboriten. Es kam zu keiner Einigung oder Verständigung der Hussiten mit den Konzilsvätern, wie auch nicht anders zu erwarten. Aber immerhin zu einer Annäherung der katholischen und der gemäßigten kalixtinisch-hussitischen Ansichten. Die Hussiten reisten diesmal unbehelligt ab, und das Konzil schickte nun seinerseits eine Gesandtschaft nach Prag, wo ein gesamttschechischer, das heißt böhmischer und mährischer Landtag die auch vom Konzil akzeptierten Prager Kompaktaten beschloss. Den Hussiten wurde das Abendmahl in beiderlei Gestalt zugestanden, ihren Priestern die freie Verkündigung auch in tschechischer Sprache, die freie Verwaltung des Kirchengutes und so weiter. Dafür erklärten sich die Hussiten als Glieder der katholischen Kirche römischer Obödienz. Das war nun allerdings den Taboriten nicht genug. Es kam zum letzten Endes, wenngleich erst lange danach, verderblichen Kampf der Taboriten gegen die Kalixtiner, der zu einem Bürgerkrieg führte. Die äußerst tapfere, wenngleich auch grausame und gnadenlose Kriegsführung der Taboriten, namentlich unter ihren Generälen Prokop dem Großen und Prokop dem Kleinen, half nichts. Die Taboriten waren in der Minderzahl. In der Entscheidungsschlacht von Lipau und Hrib am 30. Mai 1434 schlug der kalixtinische General Borik von Milutin die Taboriten. Ihre beiden Anführer, die beiden Prokope, fanden in der Schlacht den Tod. Damit war die Macht der Taboriten bis auf wenige unbedeutende und einflusslose Reste gebrochen, der Weg für den inneren Frieden auf der Basis der Prager Kompaktaten frei. Allerdings verlangten nun die Hussiten, eingedenk der bekannten und nie vergessenen Wortbrüchigkeit Kaiser Sigismunds, eine ausdrückliche kaiserliche Anerkennung der Kompaktaten, die dieser dann auch in einem Manifest vom 20. Juli 1436 zugleich mit einer Amnestie für die kalixtinischen Hussiten beschwor. Erst dann konnte Kaiser Sigismund endlich in Prag als König von Böhmen einziehen. Er erfreute sich der Wenzelskrone nicht lange, nur wenig mehr als ein Jahr, und diese Zeit benutzte er, um zwar nicht gerade den Hussiten gegenüber wortbrüchig zu werden, wohl aber durch kleinliche Bevorzugung romtreuer Hussitengegner bei der Ämterbesetzung sein gegebenes Wort zu durchlöchern. Es brodelte daher schon wieder unter den hussitisch gesinnten Baronen. Der Landtag vom September 1437 sammelte eine große Anzahl von Beschwerden gegen den Kaiser. Einer Verurteilung kam er durch seinen Tod am 9. Dezember 1437 zuvor. Und damit endete die mit Unterbrechung über 100 Jahre währende luxemburgische Periode der deutschen Geschichte. Zweiter Teil. Erstes Kapitel. Alles das, was nicht zur politischen Geschichte gehört und was bekanntlich für den Gang der Dinge genauso wichtig und manchmal wichtiger ist als die Taten und meist Untaten der Kaiser, Päpste und Herren, wurde im zweiten Band dieser Erzählung bis zum 14. Jahrhundert und etwas darüber hinaus fortgeschrieben. Ob sich danach das, wie man gesehen hat, mit einigem Recht als dunkel bezeichnete Mittelalter etwas erhellt hat, soll hier nun untersucht werden. Unter den vielen, mehr oder weniger hochstehenden Herrschaften, in der bunten Menge der Prälaten, Ritter, Vagabunden, Mönche, Dirnen, Gaukler, Fürsten und Stallknechte, die das Konzil von Konstanz bevölkerten, befand sich auch ein einäugiger Herr aus Tirol, der mit seinen Gedichten und Liedern, was damals das Gleiche war, die Mitmenschen erfreute oder ihnen vielleicht auch auf die Nerven ging, jedenfalls aber heute als einer der bedeutendsten Repräsentanten der deutschen Musik und Literatur gilt, Oswald von Wolkenstein, der letzte Minnesänger. Vor allem aber der erste biografisch wirklich fassbare Dichter und Komponist der deutschen Kulturgeschichte. Er wurde ca. 1376 geboren und starb 1445 und war eine wahrhaft abenteuerliche Gestalt, deren Leben ein praller spätmittelalterlicher Roman ist, der auch von Dieter Kühn geschrieben wurde, Ich Wolkenstein, erschienen 1977. In jungen Jahren trat er, als jüngerer Sohn ohne Besitz, Macht und Aufgaben, wie alle, die nicht den geistlichen Stand wählten, in Kriegsdienste, wobei er ein Auge verlor und viel Erfahrung gewann, die er in seinen bemerkenswert autobiografischen Liedern verwertete. Seine Kriegsdienste und sonstigen Abenteuer und Irrfahrten führten ihn ins heidnische Preußen, nach Frankreich, Italien, Spanien, ins Heilige Land, sogar bis Armenien und Persien. Von einem Schiffbruch, bei dem er sich durch den feuchten Ritt auf einem Fass rettete, berichtet eins seiner Lieder. Dazwischen führte er kleinere und größere Fehden mit dem Bischof von Brixen, mit seinem Vetter und einem eifersüchtigen Burghauptmann, beteiligte sich vor allem an den Auseinandersetzungen zwischen dem bereits genannten Herzog Friedrich mit der leeren Tasche und dessen Bruder Herzog Ernst, wobei er, da letzten Endes Friedrich die Oberhand behielt, aufs Falsche, nämlich Ernsts Pferd, gesetzt hatte. Oswald wurde geehrt, Mitglied hoher Ritterorden, stürzte aber mehrfach ab, war zweimal im Gefängnis, ritt hochtrabend im Land herum, musste gelegentlich bei Fürsten zu Kreuze kriechen, war frommer Freund der Augustinerchorherren von Neustift und raumgreifender Weiberheld, trieb sich überall herum, wo ein blauer Rauch aufging, auf dem Konzil von Konstanz und Basel, auf dem königlosen Tag von Nürnberg 1431 und gelegentlich focht er im Hussitenkrieg mit, und überall schrieb und sang er seine Lieder. 126 Gedichte und die dazugehörigen Melodien sind überliefert. Höchste Qualität von Dichtung und Musik, darunter zahlreiche mehrstimmige Kompositionen, viele davon Bearbeitungen aus dem Französischen und Italienischen, einzigartige Vielfalt von Themen und Formen, schreibt Ulrich Müller, sind die künstlerischen Charakteristiken Wolkensteins, wenngleich die Authentizität mancher Arbeiten nicht unumstritten ist. Bearbeitung französischer und italienischer Vorbilder, die sogenannte Kontrafaktur, also die Ersetzung des fremden Textes durch einen deutschen und damit verbundene musikalische Anpassung, ist das Charakteristikum der deutschen Musik in der Zeit nach der Blüte des Minnesangs. Die Entwicklung der deutschen Musikkultur des 14. und beginnenden 15. Jahrhunderts blieb immer noch hinter der italienischen und namentlich der französischen zurück. Wo schon 200 Jahre vorher die Musik der Schule von Notre-Dame, mit der der Name des großen Perrotin verknüpft ist, artifiziellste Höhe erreichte. Und wo mit Guillaume de Machaut, ca. 1300 bis 1377, einer der ersten persönlich fassbaren Musikergestalten wirkte, der, auch als Diplomat tätig und zeitweilig Sekretär König Johanns des Blinden von Böhmen, vielleicht sogar gelegentlich in Prag weilte und wirkte und damit die deutsche Musikentwicklung beeinflusste. Eine andere, nicht so exakt umreißbare, fast schon eher ins Legendendunkel zurücktretende Figur in der deutschen Musikgeschichte um 1400 ist der Mönch von Salzburg, ein Benediktiner oder nach anderen Quellen Dominikaner, der zur Zeit des Erzbischofs Pilgrims des II. Lebte, eines politischen Abenteurers auf dem Bischofsstuhl, der 1397 gestorben ist. Vom Mönch von Salzburg, für den gelegentlich der Name Hermann, aber auch Johanns oder Hans steht, sind 49 geistliche und 57 weltliche Lieder überliefert, die eine schon eigenständige Entwicklung zeigen. Von der Musik, die im Volk gesungen und gespielt wurde, ist so gut wie nichts bekannt. Dass eine bedeutende Musikkultur in bürgerlichen und bäuerlichen Schichten vorhanden war, scheint mir unter den Umständen, in denen diese Schichten lebten, fraglich. Lediglich im städtischen Bereich, und auch das auf den süddeutschen Raum beschränkt, begann sich im 14. Jahrhundert der Meistergesang zu entwickeln, von dem in späterem Zusammenhang noch die Rede sein wird. Dass im höfischen Bereich nicht alles, was die Musik betrifft, öd und leer war, dass durchaus ein gewisser Standard der Musikausübung im 14. Jahrhundert erreicht war, wenngleich längst nicht der Glanz des französischen oder gar des damals hoch aufblühenden burgundischen Hofes, zeigt, hier beispielhaft aufgeführt, der Hof des kunst- und wissenschaftsfreundlichen Herzogs Rudolfs des IV., des Stifters in Wien. Schon früh sind Hoftrompeter nachweisbar, sowie eine Hofkapelle unter Leitung eines Geistlichen. Herzog Rudolf vergrößerte die Kapelle auf 24 Sänger, die täglich dreimal mit lauter und hoher Stimme in der Messe zu singen hatten. Außerdem gab es einen Kantor und eine Orgel. Eine eigenständige Entwicklung der Orgelkunst trat aber erst ab der Mitte des 15. Jahrhunderts ein. Zwar deckten sich im 14. und beginnenden 15. Jahrhundert, also in der Zeit, von der in diesem Abschnitt der historischen Erzählung die Rede ist, im Wesentlichen noch die Ausprägungen der Lyrik und des Liedes, also der Musik, so dass man etwa Oswald von Wolkenstein so gut zur Musik wie zur Literaturgeschichte zählen kann. Das gilt auch von dem anderen großen Lyriker dieser Zeit, Hugo von Montfort. War Oswald, obwohl gern als solcher bezeichnet, eher der erste Sänger einer kommenden Zeit als der letzte Minnesänger, so trifft dies besser auf Hugo zu. Graf Hugo XII. Von Montfort, 1357 bis 1423, war Nachkomme eines zu seiner Zeit politisch schon etwas herabgesunkenen Dynastengeschlechts, das im heutigen Vorarlberg und in der Ostschweiz begütert war. Er hatte nichts mit dem französischen Adelsgeschlecht der Montfort zu tun. Hugo führte ein nicht ganz so abenteuerliches Leben wie sein Zeitgenosse Oswald, den er ohne Zweifel kannte, denn wie jener nahm er am habsburgischen Preußenfeldzug teil, trieb sich auch auf dem Konzil von Konstanz herum und war Mitglied der gleichen Ritterorden. Die Funktion als habsburgischer Landeshauptmann der Steiermark gestattete ihm ein etwas ruhigeres Dasein als Oswald. Dennoch schreibt er, ihre stilistische Flüchtigkeit entschuldigend, er habe manche seiner Lieder auf dem Pferd geschrieben. Hugo war, im Gegensatz zu Oswald, nur Dichter, nicht Musiker. Die Melodien zu seinen Liedern schrieb ein Hintersasse Hugos, Burkhard Mangold, der damit einer der ersten deutschen Komponisten ist, den man mit Namen kennt. Wie hoch Hugo seine Werke einschätzte, zeigt die vermutlich von ihm selbst in Auftrag gegebene, von Heinrich Auerheim reichlich illuminierte, das heißt mit Bildern versehene Sammlung von 38 Liedern, die erhalten und heute ein kostbarer Teil der Universitätsbibliothek Heidelberg ist. Hugos Werke zeigen noch deutliche Anklänge an die Minnesänger-Lyrik. weisen jedoch auch schon die aufklärerischen, didaktischen und auch weltschmerzlich moralisierenden Züge auf, die für das langsam sterbende Mittelalter charakteristisch sind. Damit hängt zusammen, dass die das hohe Mittelalter eines Gottfried von Straßburg und eines Wolfram von Eschenbach prägende Kunst des großen Epos so gut wie verschwand und der Prosaerzählung wich. Der Niedergang des ritterlichen und höfischen Lebens als Idealvorstellung, die Ernüchterung des Zeitalters, vertrieben die Kunst der hohen Minne der fahrenden Sänger des 12. und 13. Jahrhunderts. An ihre Stelle und auch an die Stelle des edlen Helden der alten Epen traten handgreiflichere Gestalten, realistischere Figuren, nicht selten derb und rüpelhaft, wie der reich mit Muskelkraft und männlicher Potenz begabte Kraftprotz Hugo Scheppel in einem Roman der Gräfin Elisabeth von Nassau-Saarbrücken, ca. 1395 bis 1456, der sich vom unehelichen Metzgerspross durch Raufereien und Bettgeschichten zum König von Frankreich aufschwingt. Nur ganz von ferne hat sich die Gräfin-Autorin an das historische Vorbild des Hugo Capet gehalten, der im 10. Jahrhundert die Herrschaft der Karolinger in Frankreich beendete und die Capetingische Dynastie begründete, die bis 1848 regierte. Diese Romane, die oft Übersetzungen oder Nachdichtungen der in Frankreich schon länger in Schwung gekommenen Chansons de Geste waren, erfreuten sich großer Beliebtheit und Verbreitung, was auch darauf zurückzuführen war, dass inzwischen die Fähigkeit, Geschriebenes lesen zu können, zugenommen hatte. Man schätzt, dass bis etwa 1500 bis zu 20% der deutschen Bevölkerung des Lesens kundig waren. Vor 1300 dürften es vielleicht 1 bis 2% gewesen sein, nämlich die Kleriker. Die zunehmende Notwendigkeit des Schriftverkehrs im Fernhandel, der ja an Bedeutung und Umfang gewann, und überhaupt eine kultivierte Neugier innerhalb des Bürgertums, das heißt der Kaufmann- und Handwerkerschaft, ließ die Alphabetisierung zunehmen. Doch auch der frühe bildungsfeindliche Adel, den noch Wolfram deswegen verspottete, neigte sich langsam dem Lesen zu, wobei es nachweislich gerade die Frauen waren, unter denen die Kunst des Lesens verbreitet war. Lesen und Schreiben gingen übrigens seltsamerweise nicht in eins. Es wurde an Schulen getrennt gelehrt, und wer lesen konnte, konnte noch lange nicht schreiben. Die schon erwähnte Tendenz zum Didaktischen, Belehrenden, brachte bald eine Fülle von dem hervor, was wir heute als Fach- oder Sachbuch bezeichnen würden. Solche gab es freilich schon früher, allerdings in Latein geschrieben. Nun in Deutsch. So etwa das Buch der Natur von Konrad von Megenberg, 1309 bis 1374, der darin als früher Enzyklopädist das Wissen seiner Zeit zusammenzufassen versuchte. Einen starken Aufschwung nahm daneben die frühe dramatische Dichtung, die nun auch vom Lateinischen ins Deutsche überwechselte und eine unübersehbare Fülle meist anonym gedichteter Weihnachts-, Passions- und Heiligenlegendenspiele hervorbrachte. Als bemerkenswert gilt darunter ein in Tirol entstandenes Himmelfahrtsspiel. Solche Spiele wurden in oft mehrere Tage währenden Darbietungen aufgeführt, von Laien selbstredend. Das heißt, man spielte für sich selbst und die Angehörigen des Gemeinwesens. Die Tradition hat sich in Ausläufern bis heute erhalten. Siehe Oberammergau. Im Zusammenhang mit Hugo von Montfort wurde zuvor der Buchmaler Heinrich Auerheim erwähnt, womit auf die nun aufblühende, auf ältere karolingische und ottonische Traditionen aufbauende Buchmalerei hingewiesen ist. Die kunstsinnigen Höfe von Prag und Wien, besonders der Hof Kaiser Karls IV. Und selbst der offenbar als Mäzen nicht faule König Wenzel förderten diese Kunst. In Prag, es wird hier von einer böhmischen Schule der Buchmaler gesprochen, entstand die Wenzelsbibel für den Faulen und ein Missale für den Erzbischof Zbinko von Hasenberg. Berühmte Beispiele verfeinerter deutscher Buchmalerei sind die Illuminationen der Weltchronik von Rudolf von Ems um 1370, heute in der Bayerischen Staatsbibliothek, und die Perle der Buchmalerei, die manessische oder große Heidelberger Liederhandschrift, 1420 bis 1430 in Zürich entstanden, deren leider unbekannter Meister einen bis dahin unerhörten Grad der malerischen Delikatesse, der psychologischen Deutung der Figuren und der meisterlichen Dekoration erreichte. Die schon abgehoben verfeinerten, beinahe renaissancehaften Miniaturen, die an den französischen und burgundischen Höfen entstanden, etwa das Stundenbuch des Herzogs von Berry, erreichte man in Deutschland noch nicht. So wie auch die Kunst der Öl- und Tafelmalerei, die in Burgund mit den Werken der Brüder van Eyck einen Höhepunkt der Weltkunst bezeichnet, erst mit Verzögerung von einem halben bis ganzen Jahrhundert nach Osten drang. Dennoch ist ein gewisser Aufschwung auch in der Malerei des großen Formats zu erkennen. Und es sind nun sogar schon einige Namen bekannt. Auch hier war der Hof zu Prag führend. Kaiser Karl IV. Ließ von einem französischen Baumeister ab 1348 die Burg Karlstein bei Prag bauen und mit Wandmalereien ausstatten, die zum Besten ihrer Zeit gehören. Auch die Wandmalereien im Dom zu Braunschweig, im Ulmer Münster und anderen, die Werke der Schule von Köln, deren Hauptrepräsentant Meister Wilhelm ist, circa um 1380 wirkend, zeichnen sich durch neuen Ausdruck, durchgearbeitete Formen, subtile Linien aus. Dass 90% der Kunsthervorbringungen geistlichen und kirchlichen Zwecken dienten, gilt auch noch für die Zeit, von der hier die Rede ist, namentlich selbstverständlich für die Kirchen schmückende und leider nur im physischen Sinn erleuchtende Glasmalerei. Auch hier zeigen sich Tendenzen zur Verfeinerung, zu einer realistischeren Darstellung der Figuren, einem elaborierten Faltenwurf der Kleider, einer delikateren, floralen Dekoration. Als Beispiel seien die Fenster der Besserer Kapelle im Ulmer Münster genannt, etwa um 1430 entstanden. Etwas weniger bemerkenswert war die Entfaltung der Bildhauerkunst, wenn auch in den Arbeiten der Künstlerfamilie Parler, allen voran Peter Parler, etwa 1330 bis 1399, hochrangige Skulpturen entstehen. Parler arbeitete im Auftrag Kaiser Karls IV. Auch als Baumeister. Er errichtete die Allerheiligenkapelle auf dem Radschin und stattete sie aus, nach dem Vorbild der Sainte-Chapelle in Paris, und erbaute die steinerne Moldaubrücke, die Karlsbrücke. Vom Stephansdom zu Wien und vom Dom zu Prag war schon beiläufig im Zusammenhang mit der politischen Geschichte die Rede. Beide Dome wurden im 14. Jahrhundert begonnen, der zu Prag sogar vollendet, nämlich 1385. Sie gehören zu den architektonischen Meisterleistungen der hohen Gotik und des Übergangs zur Spätgotik. So auch das Münster zu Ulm, Baubeginn 1377. Die kleine, aber kostbare Kirche von Weißenburg. Die drei großen Kirchen einer der damals volkreichsten Städte des Reiches, Nürnberg. Die Frauenkirche 1355 bis 61, die Lorenzkirche und der Chor von St. Sebald 1361 bis 77. Am Dom von Köln, der 1248 begonnen wurde, wurde unentwegt weitergebaut. Er wurde wie viele Kirchen jener Zeit erst im 19. Jahrhundert nach alten Plänen fertiggestellt. Die hochragenden, figurengeschmückten, maßwerküberzogenen Dome der Hochgotik waren nicht so sehr Ausdruck des erstarkenden Bürgerwillens, sondern vor allem Idealvorstellungen. Und meistens fehlte das Geld zur Vollendung. Nicht selten dürfte das Feuer der anfänglichen Begeisterung mit der Zeit verglimmt sein. Wenn wir heute vor dem Kölner Dom oder vor dem Ulmer Münster stehen, müssen wir uns vergegenwärtigen, dass es sich hier um verspätete Realisierungen schöner alter Träume handelt und nicht um ganz echte Zeugnisse der Kunst jener Zeit. Aber es wäre doch schade, wenn es nur Träume geblieben wären. Neben der quantitativ bedeutenderen sakralen Bautätigkeit entstanden nun zunehmend auch künstlerisch gestaltete Profanbauten, sowohl im höfischen, wie die erwähnte Karlsburg bei Prag, als auch im bürgerlichen Bereich, wo namentlich die Rathäuser der Städte als Ausdruck des gestiegenen Patrizierbewusstseins reich und prächtig errichtet und mit getäfelten Ratsstuben, Arkaden, kostbaren Öfen und anderem gelegentlich sogar mit Türmen ausgestattet wurden. Dass Städte sich der Bauform des Turmes, eines dezidiert kirchlichen und adligen Repräsentationszeichens, bemächtigten, zeigt einen Wandel sozialen Selbstverständnisses, der in eine neue Zeit führen sollte. Zweites Kapitel. Die Geistesgeschichte des luxemburgischen Jahrhunderts in Deutschland ist, wie auch im übrigen Europa mehr oder weniger, vom langsam aufkeimenden Interesse an den Naturwissenschaften, das heißt an dem Verständnis der Kenntnisse physikalischer Vorgänge als Gegenstand des Wissens und damit, wohl stärker zusammenhängend als nach außen sichtbar, von Zweifeln an den Grundfesten der kirchlichen, das heißt der katholischen Glaubenssätze geprägt. Über das Letztere wurde bereits in Verbindung mit der von Jan Hus ausgelösten Bewegung referiert. Die gesamte Wissenschaft, ob nach heutigen Kategorien Geistes- oder Naturwissenschaften, die zudem zum Teil mit den Künsten zusammengewürfelt wurden, sofern diese nicht im Selbstverständnis als reines Handwerk verharrten, war zu damaligen Zeiten so verwirrend wie erfrischend einheitlich und trotz der morastigen Wege aller Infrastruktur erstaunlich international, wozu selbstredend die gemeinsame Wissenschaftssprache, das Latein, beitrug. Einer der größten Geister des 14. Jahrhunderts, bezeichnenderweise von der Kirche als Ketzer und Heretiker auch heute noch betrachtet, Wilhelm von Ockham, etwa 1285-90 bis vermutlich 1348, war ein zuletzt in München im Schutz des Hofes Kaiser Ludwigs des Bayern lebender Engländer, der sich mit Philosophie, Theologie, Physik befasste und politische und juristische Abhandlungen schrieb. Sein scharfer und unbeugsamer Verstand trug ihm den Beinamen Doctor Invincibilis oder Doctor Singularis ein. Die Frage, ob Wilhelm ein englischer oder deutscher Gelehrter sei, hätte er vermutlich überhaupt nicht verstanden. Er diskutierte wie alle anderen Gelehrten seiner Zeit über räumliche und zeitliche Grenzen hinweg. Wie immer war auch die Philosophie des Spätmittelalters und so auch die Wilhelms weitgehend spekulativ, das heißt, man könnte sich sagen, eure Sorgen möchte ich haben. Wilhelm ging es, sehr stark verkürzt und vergröbert ausgedrückt, um Sprache und Text. Waren die Denker vor ihm, etwa Thomas von Aquin, von der als axiomatisch, also selbstverständlich und undiskutierbar richtig angenommenen Grundlage der Texte der antiken Philosophen, soweit bekannt, der Kirchenväter und vor allem der Bibel ausgegangen, versuchte Wilhelm diese Texte kritisch nach den hinter den Wörtern stehenden Begriffen und deren Wesen zu befragen. Der Streit der Nominalisten und der Realisten war heftig. Und wie kompliziert die Dinge lagen, zeigt, dass die heutigen Philosophiehistoriker darüber streiten, ob Wilhelm zu den Nominalisten zu zählen sei oder nicht. In Wilhelms Philosophie und Theologie sind Vorformen der späteren Rechtfertigungslehre Luthers zu erkennen, meine ich zumindest. Das Zeitalter, dessen Geschichte in diesem Abschnitt erzählt werden soll, gilt in der Philosophiegeschichte als Übergang von der Überwindung der Scholastik zum Humanismus. Am Anfang dieses Überganges steht Wilhelm von Ockham. Am Ende, ihm sozusagen korrespondierend, die in mehrfacher Hinsicht eigenartige Gestalt des ebenso imponierenden, wenngleich völlig anders gearteten, Nikolaus Cusanus oder von Cus, auch Treverensis genannt, der schon kurz erwähnte Fischersohn aus Cus an der Mosel, der es zum Bischof und Kardinal gebracht hat und von 1401 bis 1464 lebte. Seine professorale und klerikale Karriere führte ihn weit in Europa herum, auf die Konzile von Konstanz und Basel, nach Paris und Rom, sogar nach Byzanz, von wo er eine byzantinisch-kaiserliche Delegation, die über die Vereinigung der griechisch-orthodoxen mit der römisch-katholischen Kirche verhandeln sollte, nach Italien begleitete. Er wurde Kardinal von San Pietro in Vincoli, in welcher Kirche Michelangelos Moses erst 100 Jahre später zu stehen kam, und für einige Jahre Bischof von Brixen und damit Reichsfürst. Nunmehr auch als Landesherr verwickelte er sich in kleinkarierte Händel mit dem Herzog Sigismund von Tirol und der Äbtissin von Sonnenburg. Diese Äbtissin hieß Verena von Stuben und stand dem reichen Kloster vor, das hauptsächlich von adligen Nonnen bewohnt war, die ein mehr als nur lockeres Leben führten. Cusanus, der in seiner ganzen Diözese Zucht und Ordnung in die Klöster bringen wollte und sich dabei, wie man sich ausmalen kann, beim Klerus nicht beliebt machte, stellte bei der Visitation fest, dass unter anderem die Nonnen öffentliche Bäder besuchten. Splitternackt, wie damals üblich, ungetrennt nach Geschlechtern. Nun ja, Sollte man den oft zwangsweise ins Kloster gesteckten Nönnlein nicht das Vergnügen gönnen? Ein anderer Visitationsauftrag des Bischofs betraf übrigens eine statistische Erhebung, wie viele Kinder die einzelnen Geistlichen der Diözese hatten. Die Äbtissin Verena wollte sich ihr und ihrer Nonnen Badevergnügen nicht nehmen lassen, und es kam buchstäblich zum Krieg. Cusanus belagerte das am Eingang des Pustertales bei St. Lorenzen gelegene und festungsartig ausgebaute Kloster, wollte es aushungern lassen. Doch die Äbtissin wagte mit ihren Söldnern einen Ausfall. Es kam zu einem Gefecht zwischen den Truppen des Bischofs und denen der Äbtissin am 5. April 1458. Etwa 50 Landsknechte des Klosters fielen, die Äbtissin war geschlagen und musste abdanken. Doch Cusanus konnte sich dennoch in Brixen nicht halten. Der Papst, es war Pius II., berief ihn ab. Wahrscheinlich befürchtete der Papst, dass der Reformeifer des Cusanus das Augenmerk allzu stark auf die innere Fäulnis der Kirche lenken könnte. Wenn einer einmal den Deckel lüftete. Cusanus wurde für den Rest seines Lebens an die Kurie berufen und mit diplomatischen Aufgaben betraut. Diese Ereignisse der Lebensgeschichte des Cusanus wurden deswegen in etwas ausgreifenderer Weise erzählt, weil sie einesteils ein Schlaglicht auf die Verkommenheit der katholischen Kirche werfen, andererseits darlegen sollen, mit welch einem sozusagen dreidimensionalen Netz von Streitigkeiten, die von Sticheleien und Querelen bis zu regelrechten Kriegen führten, das armselige und angeblich so glänzende Heilige Römische Reich deutscher Nation überzogen war. Ritter und Äbte rauften ganz unten, die Grafen und die Bischöfe führten Kleinkriege, die großen Landesherren zogen mit Heerscharen gegeneinander. Dies die sozusagen horizontale Ebene. Und dann nahmen die großen Herren die Grafen und die Bischöfe die kleinen Barone oder umgekehrt beim Schopf von oben nach unten vertikal. So ergab sich dieses Netz von Krieg und Streit und Blut und Leid, in dem selbstverständlich vor allem die kleinen Leute hängen blieben, die sich nicht wehren konnten. Die Geschichte der Menschheit ist ein großes Wunder, nämlich das, dass sie sich selbst nicht schon längst ausgerottet hat. Die Lösung dieser Aufgabe steht wahrscheinlich noch bevor. Nun aber hat dies alles wenig mit der geistesgeschichtlichen Bedeutung des Nikolaus Cusanus zu tun. Höchstens, dass es einen auch wundert, dass er neben den Querelen noch Zeit hatte, ein ausgefeiltes philosophisches System zu entwickeln und in mehreren Büchern darzulegen. Dieses philosophische System beruhte einesteils auf dem Grundprinzip der Coincidentia Oppositorum, dem Zusammengehen der Gegensätze. Cusanus sieht alles Existierende als Kreuzungspunkt der äußersten Gegensätze. Cusanus' Gottesbild ergibt sich daher aus der Ansicht, dass Gott sowohl das absolute Maximum, als allmächtig, allwissend, ewig und so weiter, als auch das absolute Minimum, weil er in allen Dingen enthalten ist. Das andere Grundprinzip des Cusanus ist die docta ignorantia, das heißt das gelehrte Nichtwissen. Denn der menschliche Verstand kann keine Wahrheit mit Sicherheit feststellen. Er kann nur und muss und soll auch dies mit Gewissenhaftigkeit mutmaßen. Man nennt das, seit Cusanus, konjekturales Philosophieren. Egon Friedell schreibt in seiner nicht genug zu lobenden Kulturgeschichte der Neuzeit, in der er Cusanus bezeichnenderweise mit an den Anfang stellt, über den Gelehrten: Eine Coincidentia Oppositorum ist schließlich der Cusaner selbst, der Religion und Naturwissenschaft, Patristik und Mystik miteinander versöhnt hat. Ein bedächtiger Bewahrer des Alten und feuriger Verkünder des Neuen. Weltmann und Gottsucher, Ketzer und Kardinal. Der letzte Scholastiker und der erste Moderne. Es empfiehlt sich im Übrigen, will man sich, ohne sich die schon sisyphoshafte Mühe zu machen, die in Latein geschriebenen Werke des Cusanus zu studieren, über seine Lehre genauer informieren, den entsprechenden Absatz in der erwähnten Kulturgeschichte Friedells zu lesen. Wie überhaupt Friedell die Kunst verstand, die schwierigsten Sätze der Philosophen in brauchbare Kondensate zu fassen, ohne sie zu verfälschen. Ich stehe nicht an zu behaupten, dass Kants Kritiken auf den paar Seiten von Friedell oder Schopenhauers Die Welt als Wille und Vorstellung ebenso besser zu verstehen sind als in den entsprechenden Werken. wobei sofort die, wie ich meine, einigermaßen berechtigte Frage auftaucht, warum jene überhaupt ihre dicken Wälzer geschrieben haben, wenn es sich auch auf ein paar Seiten ausdrücken lässt. Nun will ich Kant und Schopenhauer nicht zu nahe treten, doch ich habe Werke zeitgenössischer Philosophen gelesen, deren hunderte Seiten sich auf einen einzigen Kern zusammenfassen lassen, und der ist oft eine Banalität. Dass dennoch Cusanus Ketzer und Kardinal, wie zutreffend Friedel schreibt, dem üblichen Schicksal von Heretikern entgangen ist, nämlich verbrannt zu werden, verdankt er seiner geschickten Technik, seine Gedanken doch immer mit kirchenfrommen Äußerungen zu garnieren, und außerdem wohl der Tatsache, dass die Ketzerverfolger seine Werke nicht gelesen oder wenn doch nicht verstanden haben. Cusanus hat sich auch mit Astronomie befasst und hat nicht weniger als die Kugelform der Erde, die Mehrheit der Welten, die Bewegung der Erde um die Sonne behauptet. Freilich ohne astronomische Beweise, die ihm mangels technischer Hilfsmittel gar nicht möglich gewesen wären. Umso bemerkenswerter seine wissenschaftliche Fantasie. Nicht minder verdienstvoll ist, dass er als erster die Echtheit der konstantinischen Schenkung, also indirekt die weltliche Herrschaft des Papstes, angezweifelt hat. Kurzum, ein Lichtblick in finsterer Zeit. Wobei ich meinen Verdacht wiederhole, dass es eigentlich nur finstere Zeiten gegeben hat und gibt. Zu untersuchen, wie selten Lichtblicke darin sind, ist der tiefste Sinn der Geschichtswissenschaft. Drittes Kapitel. Wie erwähnt, kannte man im Mittelalter kaum eine Trennung der Wissenschaften. Entscheidend für den denkenden Menschen der damaligen Zeit war das Wissen an sich, die Erkenntnis, wodurch selbstverständlich immer eine religiöse Komponente in die Überlegungen einfloss. Ob dies hinderlich war, ist so einfach nicht festzustellen. Festzustellen aber ist, dass die exakten, oder soll man doch sagen, sogenannten exakten Wissenschaften vor allem dort blühten, vorwärts gebracht und dann von dort übernommen wurden, wo die religiöse Anbindung nicht so stark oder überhaupt nicht vorhanden war, in der islamischen Welt. Der, milde gesagt, sehr einfach strukturierte Glaube nach dem Koran machte der Wissenschaft keine dogmatischen Schwierigkeiten. Und so kam es, dass die antiken und byzantinischen Traditionen, namentlich in der Astronomie und der Mathematik, über die arabische Welt in den Westen, in erster Linie in das räumlich näherliegende Italien kamen und dort weiterentwickelt werden konnten. Was Leonardo Fibonacci schon in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erarbeitete, ist nicht weniger als die Grundlage aller späteren Anwendungen der euklidischen Mathematik. Zwar war der Anlass der Fibonacci, so wurde er erst in späteren Jahrhunderten bezeichnet, in Wirklichkeit hieß er Bigolo Pisano, zu seinen mathematischen Überlegungen bewog, denkbar banal. Fibonacci war Kaufmann in Pisa und unzufrieden mit den bisherigen primitiven Rechenmethoden. Er ging jedoch weit über den praktischen Zweck seines Rechnens hinaus und befasste sich sogar mit Gleichungen zweiten und dritten Grades. Die auf ihn zurückgehenden Fibonacci-Zahlen, nämlich die Reihe, die entsteht, wenn man zu einer Zahl jeweils die vorhergehende dazuzählt, 1, 1 plus 0 gleich 1, 1 plus 1 gleich 2, 2 plus 1 gleich 3, 3 plus 2 gleich 5, 5 plus 3 gleich 8, 8 plus 5 gleich 13 und so fort, spielten viele Jahrhunderte später, nämlich in unserer Zeit, eine Rolle bei den Problemen der neuen Zahlen der Chaos-Theorie und so weiter. Die Erkenntnisse des italienischen Mathematikers gelangten im Laufe der nächsten Jahrzehnte auch nach Frankreich, wo sich Gelehrte an der Sorbonne nunmehr zweckfrei damit befassten. Johannes de Linéris, der erste wirklich bedeutende Mathematiker in Paris, ein Franzose aus Linière, daher der Name, bearbeitete etwa ein Jahrhundert nach Fibonacci die sogenannten Alfonsinischen Tafeln, nämlich die Anhänge zu der Sammlung des Wissens, die der spanische und dem Namen nach auch deutsche König Alfons X. Herausgegeben hatte. Sie waren allerdings so dürftig, dass die Bearbeitung durch Johannes de Linéris eigentlich erst als brauchbare Entwicklung dieser Tafeln zu gelten hat. Unter Tafeln verstand man Planetentafeln mit mathematisch-astronomischen Almanachen und kalendarischen Berechnungen. Johannes de Linéris hatte unter anderem zwei deutsche Schüler, direkt einen Johannes de Saxonia und indirekt einen gewissen Johannes von Gemunden, etwa 1380 bis 1442, der erste Lehrstuhlinhaber für Mathematik und Astronomie an der Universität Wien war. Seine Lehr- und Forschungstätigkeit bewirkte, dass Wien zu einem Zentrum der Naturwissenschaft im deutschen Raum wurde. Johannes von Gmunden bemühte sich auch um die Entwicklung und Verbesserung von astronomischen Instrumenten, Astrolabien, Sonnenuhren, Quadranten usw., freilich nicht Fernrohre, so weit war man noch nicht. Im gewissen Sinn sein Nachfolger war Georg Aunbetz oder Aunpeck, genannt Gregor von Peuerbach, weil er in diesem Ort in Oberösterreich 1421 oder 23 geboren wurde. Er studierte an dem eben erwähnten Lehrstuhl in Wien und dann in Italien, wo er vermutlich Nikolaus von Kues kennenlernte, auch mit den italienischen Gelehrten in Verbindung trat. Er befasste sich unter anderem mit Planetentheorien und den Theorien über Kometen und konstruierte Himmelsgloben. Seine letzten beiden Jahre, er starb 1461, lehrte er in Wien und durch seinen hochbedeutenden Schüler Hans Müller, der sich humanistischerweise Johannes Regiomontanus nannte, er stammte aus dem Dorf Königsberg in Unterfranken, wirkte er bedeutend in die nächsten Generationen fort. Von Regiomontanus wird noch die Rede sein. Hier nur so viel, dass Kolumbus die Ephemeridenberechnungen des Regiomontanus und also indirekt Peuerbachs auf seinen großen, das neue Zeitalter einläutenden Entdeckungsfahrten benutzte. Aunpeck Peuerbach war übrigens auch, würde man heute sagen, Altphilologe. Er hielt Vorlesungen über antike römische Dichtung und er war außerdem einer der ersten Gelehrten, der kein Geistlicher war. Noch sein Lehrer, Johannes von Gmunden, war Kanoniker gewesen. Viertes Kapitel. Noch mehr als die anderen zart keimenden Naturwissenschaften war die Medizin durch die Dogmen und Lehren der katholischen Kirche behindert. Die Kirche war der Ansicht, dass die Heilung von Krankheiten im Grunde genommen ein unzulässiger Eingriff in den göttlichen Heilsplan sei. Krankheiten sind ja, so die Päpste und Kirchenväter und ähnliches Theologengelichter, Prüfungen oder aber Folgen von sündigen Gedanken. Und hier einzugreifen bedeutet somit unter Umständen, berechtigte Sündenstrafen zu verhindern. Nur im Gebete ist Heil, und statt auf Hygiene vertraue man auf Gnade, Reliquien und den kirchlichen Ablass. Der Dreck, sozusagen, ist Gott gewollt. Man erinnere sich an die Apologie des Stinkens seitens des heute noch hoch angesehenen heiligen Bernhard von Clairvaux, die bereits erwähnt wurde. Es wundert somit also nicht, dass die Medizin und ihr Fortschritt im außerchristlichen Bereich beheimatet war, wiederum in der arabischen Welt und durch deren Begegnung im islamischen Spanien bei den Juden. Vielfach war Arzt und Jude im Mittelalter gleichbedeutend. Wenn der Papst infolge zu fetten Fressens vor Gichtschmerzen stöhnte, rief er dann doch, Halsplan hin, Halsplan her, seinen jüdischen Leibarzt. Und die Erzbischöfe und Bischöfe und Könige und Fürsten taten das Gleiche und ließen sich behandeln. Was sie dann nicht daran hinderte, wenn sie wieder gesund waren, was sie wohl dann aber vornehmlich doch der Berührung mit, sagen wir, der heiligen Vorhaut Jesu zuschrieben, die Glaubensgenossen ihres Arztes mit Mord und Brand gottgefällig zu verfolgen. Ein kleiner Exkurs. Die Vorhaut oder das Präputium ist jene die Eichel- oder Penisspitze umschließende doppelte Hautfalte, die bei der rituellen Beschneidung im jüdischen und später islamischen Kulturkreis bei männlichen Neugeborenen nach 8 Tagen abgetrennt wird. So war es denn auch beim Baby Jesus. Und ich bedauere, dass ich die Quelle nicht angeben kann, wo ich das gelesen habe. Es gibt also dieses winzige Knabenzipfelchen-Hautteil als hochverehrte Reliquie. Und das nicht nur einmal. Es gibt in verschiedenen Kirchen und Kathedralen insgesamt 14 kirchlich anerkannte, echte Vorhäute Jesu. Wie viele kirchlich nicht anerkannte, auch echte, es gibt, ist unbekannt. Dass das Gebet und gar die Berührung mit dieser Reliquie besonders bei Prostataleiden hilfreich ist, versteht sich von selbst. Aber um der ganzen Wahrheit die Ehre zu geben, muss das oben Gesagte etwas korrigiert werden. Nicht immer und überall betrachtete die Kirche die medizinische Wissenschaft feindlich. Die berühmte Schule von Montpellier, neben Salerno die bedeutendste Ausbildungsstätte für Ärzte in damaliger Zeit, ging auf Initiative Papst Nikolaus IV. Zurück. Der spätere Papst Johannes der 21., vorher Petrus Hispanus, war selbst Mediziner. Und manche Klöster waren Pflanzstätten der Medizin und der Pharmazie, so etwa St. Gallen. Überhaupt bildete sich im Spätmittelalter nicht nur die Trennung von Medizin und Pharmazie heraus, sondern auch die Aufspaltung der medizinischen Kunst in einzelne Sektoren, in Medicina Theorica und Medicina Practica, zu welcher die immer bedeutender werdende Chirurgie zählte. Chirurgische Eingriffe vorzunehmen war übrigens Mönchen, die sich ärztlich betätigten, kirchlicherseits untersagt. Bei allen Vorbehalten muss gesagt werden, dass die ärztliche Kunst in Italien und Frankreich und im islamischen Spanien eine die Antike bereits weit überholende Stufe erreicht hatte. Von bedeutenden deutschen Arztpersönlichkeiten oder medizinischen Schulen kann für die damalige Zeit allerdings leider nicht die Rede sein. Die großen Pestepidemien des 14. Jahrhunderts, von denen schon ausführlich erzählt wurde, und die sich, wenngleich minder stark, in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts wiederholten, also in der Zeit, von der hier die Rede ist, brachten erstaunlicherweise keinen gesteigerten Eifer zur medizinischen Forschung mit sich. In gewisser Weise wurden aber, hauptsächlich von den naturgemäß besonders gefährdeten Hafenstädten, vorsorgliche Maßnahmen, die Hygiene betreffend, eingeführt. Kadaverbeseitigung, teilweise Straßenpflasterung, in Nürnberg 1368, in Basel 1387. Die Konzilsväter von 1431 warteten nicht mehr bis zum Knie im Kot. Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Man ließ es also doch nicht so ganz beim Beten bewenden. Die Pestepidemien im 14. und 15. Jahrhundert bewirkten, je nach Landstrich, einen Bevölkerungsschwund von 25-50%, was vor allem die ländliche Bevölkerung betraf. Von ca. 11,6 Millionen Einwohnern für das Deutsche Reich und das dünn besiedelte Skandinavien im Jahr 1340 sank die Zahl auf 7,5 Millionen im Jahr 1440. Auslöser war noch vor der Pest eine durch Missernten und anderes ausgebrochene Hungersnot der Jahre 1315 bis 1317, wodurch ein durch die nachfolgende Pest verstärkter Arbeitskräftemangel eintrat, so dass unzählige Höfe, ja ganze Dörfer verlassen wurden, die Grundstückspreise ins Uferlose sanken, weite Flächen unbewirtschaftet blieben und von Busch und Wald überwuchert wurden, wodurch wieder der Gesamtertrag zurückging, was wiederum zu Hungersnöten führte und so fort. Ein Circulus Vitiosus, der erst im späten 15. Jahrhundert nachließ. Die zwar verbesserte Infrastruktur half nicht viel für den Güterausgleich, denn das verheerende Phänomen trat europaweit auf. Lediglich das reiche Flandern blieb verschont oder jedenfalls nicht so stark betroffen. Weniger betroffen waren auch die Städte, die durch die Landflucht an Einwohnerzahlen gewannen, und in stadtnahen Gebieten war die landwirtschaftliche Lage oft etwas besser. Manche Städte blühten dadurch sogar auf. Die Verarmung des kleinen Landadels führte zur mehr als nur lästigen Zunahme des Strauchrittertums, was, wie man sich denken kann, nicht gerade zur Sicherheit der Straßen und daher der Infrastrukturen beitrug. Die Hungersnöte und die schlechte Ernährungslage beeinträchtigten nicht nur die Bevölkerungszahl allgemein, sondern auch das einzelne Individuum. Die durchschnittliche Lebenserwartung sank auf 20 bis 21 Jahre bei Männern und sogar nur 17 bis 18 Jahre bei Frauen. Die Ursache für den Ertragsrückgang landwirtschaftlicher Produkte um 1300 und damit für die geschilderten Folgen war eine langsame, die Bevölkerung naturgemäß unvorbereitet treffende Klimaveränderung. Es gab zwar in der von der Klimaforschung, einem neuen, wie ich meine, wichtigen Zweig der historischen Wissenschaft, sogenannte Übergangsphase nach dem mittelalterlichen Wärmeoptimum kurz vor 1300 zur kleinen Eiszeit um 1700 immer noch warme und sogar heiße Sommer und milde Winter, aber insgesamt sanken die Temperaturen, was zu Hochwassern führte, die bei der oft sorglosen Besiedlungsweise nicht selten in Katastrophen ausarteten. Für das Jahr 1342 spricht die Klimaforschung von einem hydrologischen GAU. Ich zitiere dazu R. Glaser, Klimageschichte Mitteleuropas. Nach einem eher durchschnittlichen Winter trat ein erstes, eher unbedeutendes Hochwasser bereits Anfang Februar durch die Schneeschmelze auf. Das zweite wurde durch mehrtägige heftige Niederschläge Ende Juli und Anfang August ausgelöst. Es war die Überschwemmungskatastrophe in Mitteleuropa, die eine Flutwelle entfachte, wie sie in Höhe und Ausmaß seither nicht wieder zu beobachten war. Glaser führt als Beispiel die Chronica de Episcopus Magnutinus an, in der es heißt, breitete sich die Überschwemmung übermäßig stark aus, so dass besonders in den Rhein- und Main-Gegenden und anderwärts es alles an Feld- und Baumfrüchten, Heu, Gebäuden, Vieh und leider zahlreichen Menschen vielfältig und elendiglich vernichtete. Mangelnde landwirtschaftlich-technische Methoden bewirkten natürlich, dass sich die Zustände von den Elementarverwüstungen nur langsam erholten. Stürme, die zunehmend auftraten, extreme Klimaschwankungen in kürzeren Abständen taten das Ihrige dazu. So war der Sommer 1351 so heiß, dass der Rhein praktisch austrocknete. Bei Mainz konnte man ihn zu Fuß durchwaten. Das brachte den Schiffsverkehr zum Erliegen und damit den eigentlich so dringend notwendigen Warenaustausch. Außerdem konnten die Mühlen mangels Wasser nicht mahlen. Das ohnedies spärlich geerntete Getreide verfaulte ungemahlen. 1391 war es im Fränkischen so heiß, dass Brunnen und Bäche versiegten und, Zitat, an etlichen Orten das Wasser ums Geld verkauft worden. Aber der Wein wurde sehr süß. Ein schwacher Trost, zumal auf diesen verrückten Sommer ein früher, bitterkalter Winter folgte. Als weiteres mit dem Klima verwandtes Katastrophenkuriosum sei vermerkt, dass 1338 eine Heuschreckenplage auftrat. Die Schwärme kamen von Osten, fraßen am 25. Juli Schlesien kahl, erreichten am 10. August Nürnberg und am 14. August Frankfurt. Man war machtlos. Ein in diesem Fall glücklicher, sehr früher Wintereinbruch Mitte Oktober erledigte die Tiere. Es gab keine staatliche Hilfe, allenfalls Almosen. Die Not wurde hingenommen, ein soziales Netz existierte nicht. Jeder musste sehen, wo er blieb. Zuletzt das Betteln. Das Bettlerwesen oder Unwesen nahm zu, Zahlen sind nicht bekannt, aber der Anteil der Bettler an der Bevölkerung dürfte erschreckend gewesen sein. Das zeigt sich auch daran, dass zahlreiche Bettlerordnungen der Städte aus jener Zeit überliefert sind. Aus Nürnberg 1387, Köln 1403 und so weiter. Diese Ordnungen verfügten strenge Restriktionen, Strafandrohungen für aggressives Betteln, Begrenzung der Plätze, auf denen gebettelt werden durfte. Es gab sogar Bettlerexamen, wer es bestand, bekam eine Lizenz. Sinnigerweise wurden in manchen Städten die Bettler der Aufsicht des Henkers unterstellt. Insgesamt waren die Bettelordnungen der Städte allerdings beseelt von der Absicht, die Bettler möglichst aus der Stadt abzuschieben, damit sie woanders bettelten. Nach dem Grundsatz, heiliger Florian, kreuzbraver Mann, verschon unsere Häuser, zünd andere an. Fünftes Kapitel. Die, wie man heute sagen würde, Rechtsgrundlage für das Vorgehen gegen die Unglücklichsten der Unglücklichen waren die jeweiligen, voneinander oft völlig verschiedenen Erlasse der städtischen Behörden und Gewalten. Die Städte waren es, von denen die Entwicklung eines Rechts im modernen Sinn ausging. Denn so etwas wie ein allgemeingültiges deutsches Reichsgesetz, ein Königsrecht oder desgleichen, gab es nicht. Das erste für ein deutsches Reich, dem zu der betreffenden Zeit Österreich und die Schweiz längst nicht mehr angehörten, allseits gültige Zivilgesetzbuch, das BGB, trat am 1. Januar 1900 in Kraft. Ein Gesetzbuch gab es also nicht, wie schon im Zusammenhang mit dem Sachsenspiegel dargelegt wurde. Das Fürsten- und Königsrecht, das verstärkt seit der Stauferzeit eine Art, wenn auch verstreute Kodifikation erfuhr, die berühmteste, die Goldene Bulle, galt nur für staats- und lehensrechtliche Belange und berührte in der Regel das rechtliche Leben des Volkes nicht. Dasselbe gilt vom kirchlichen Recht, das aufgrund seiner Tradition und Herkunft aus dem römischen Recht besser entwickelt und geordnet war, aber eben nur für Kleriker und im klerikalen Bereich galt, wenngleich sich nicht selten Laien an diese Instanzen wandten, was häufig in räumlicher Nähe der großen Klöster der Fall war, die immer auch Wirtschaftszentren waren. Die Rechtslage, und zwar sowohl des zivilen als auch des strafrechtlichen Bereichs, was systematisch längst noch nicht streng getrennt war, wurde durch das altdeutsche Gewohnheitsrecht beherrscht. Man muss sich das als eine althergebrachte, schon leicht ins Mystische hineinschillernde, altehrwürdige, ethisch fundierte Rechtsverbindlichkeit vorstellen, die sich vererbte und die von Autoritäten, die wussten, was Recht, das heißt richtig ist, was immer recht und richtig war, immer schon so gemacht wurde, praktiziert und weitergegeben wurde. Es gab das Recht. Es gab keine Gesetzgebung. Das gilt auch im 13. und 14. Jahrhundert. Die, wie es heute die Rechtsgeschichte nennt, Verwissenschaftlichung des Rechts, das heißt auch, dass die Rechtswissenschaft vom rein kirchlichen Recht ins Weltliche herübergezogen wurde, setzte mit der Gründung der Universitäten in Italien ein und griff allmählich mit den entsprechenden Gründungen nach Deutschland über. Damit drangen Motive des alten römischen Rechts auch ins deutsche Rechtsleben. Das war ein langsamer, unmerklicher Vorgang und steckte in dem Zeitraum, von dem hier die Rede ist, noch in den Anfängen. Um überhaupt die Rechtsgeschichte und speziell die deutsche zu verstehen, muss man sich den grundlegenden Unterschied zwischen Recht und Gesetz vergegenwärtigen. Die Gedanken darüber, die sich die Rechtsphilosophie gemacht hat, füllen ganze Bibliotheken, weshalb hier nur ganz vergröbert darauf hingewiesen werden kann. Recht ist das, was eine Gesellschaft, vielleicht sogar die Menschheit, a priori und sozusagen axiomatisch für die sozialen Beziehungen als richtig, gerecht, moralisch tragfähig erachtet. Ob es ein allgemeinmenschliches, dem Menschen also per se innewohnendes Recht gibt, ist die Frage, mit der sich die Überlegungen zum sogenannten Naturrecht befassen. Eine selbstverständlich ungelöste Frage. Eine Frage, die sich zu stellen den Juristen des Mittelalters nicht im Traum eingefallen wäre. Das fing erst eigentlich im 17. Jahrhundert an. Gesetz dagegen ist, was von einer mehr oder weniger anerkannten Instanz, einem gesetzgebenden Gremium und dergleichen, als richtig und allein zulässig verordnetes, also gesetztes Rechtsverhalten ist. Dass Gesetze dem Recht, also der Gerechtigkeit, jenem erwähnten Naturrecht entsprechen sollten, ist klar. Ob sie es tun und was passiert, wenn nicht, ist wieder eine andere Frage, die zu ventilieren hier zu weit führte. Der Unterschied zwischen sozusagen natürlichem und gesetztem Recht wird an dem Beispiel klar, dass man einen anderen nicht umbringen darf, entspricht dem Empfinden nach dem Naturrecht. Dass man bei Grün an der Ampel fahren darf, bei Rot halten muss, ist Gesetz. Dass man den Schaden ersetzen soll, den man angerichtet hat, ist naturrechtlicher Gedanke. Dass der Anspruch der Geschädigten in 30 Jahren verjährt und nicht in 31 oder 29, ist gesetzte Norm. Für den relativ einfachen Rechtsverkehr in dem immer noch dünn besiedelten, fast ausschließlich bäuerlich strukturierten Deutschland, in dem die Naturalienwirtschaft vorherrschte, genügte das herkömmliche, überkommene Gewohnheitsrecht, um Reibungen zu vermeiden und Störungen zu beseitigen. Nicht so, nicht mehr so, in den Städten, namentlich in den handeltreibenden Hansestädten. Hier ergab sich die Notwendigkeit, Gesetze zu erlassen, nicht nur um das Bettelwesen oder Unwesen zu steuern, sondern vor allem, um den zwangsläufig auftretenden rechtlichen Problemen des Waren- und Geldverkehrs gerecht zu werden. Zahlungsfristen, Gewährleistungen, Gefahrenklauseln und dergleichen konnten nicht mehr nur mit Hilfe des Gewohnheitsrechts geregelt werden. So entstand im hohen Mittelalter, gegen sein Ende hin, in den Städten und in den großräumigen Handelsgemeinschaften der Kern des gesetzten Rechts. Eine ähnliche, wenngleich nicht so starke Ausprägung des gesetzten Rechtes tauchte durch die notwendig gewordene Verwaltung in den Ländern des Reiches auf, nicht im Reich selbst. Es entstand die Beamtenschaft, rekrutiert nicht oder jedenfalls nicht nur aus dem geistlichen Stand, keineswegs aus dem meist bildungsfeindlichen Adel, sondern aus dem Bürgerstand. Es waren dies die an den Höfen und in anderen Verwaltungszentren tätigen Schreiber, Räte und Richter. Dabei muss man sich vergegenwärtigen, dass von einer Gewaltenteilung, also von Trennung von Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung, noch längst keine Rede war. Sechstes Kapitel. Bedeutende Veränderungen des Wirtschaftslebens hat es im zu Ende gehenden Mittelalter, also der Staufer- und Luxemburger Zeit, gegenüber den vorangegangenen Jahrhunderten nicht gegeben. Mit Ausnahme der etwas verbesserten Infrastrukturen, wozu auch die Sicherung der Wege gehörte, und der allerdings sehr starken Ausweitung des Fernhandels durch die Hanse. In gewissem Sinn trat im 14. und beginnenden 15. Jahrhundert sogar eine Stagnation, wenn nicht sogar Verschlechterung durch den Bevölkerungsrückgang infolge der Pest und den damit verbundenen Arbeitskräftemangel ein. Erst in der Zeit, von der im folgenden Teil die Rede sein soll, begann sich die Wirtschaft langsam aus dieser Talsohle zu erholen. Eine Ausnahme in der allgemeinen Rezession bildeten die Niederlande, namentlich das heutige Belgien und speziell Flandern, wo sich für die damaligen Verhältnisse große Städte bildeten, die reich und reicher wurden, entsprechend dem kapitalistischen Grundsatz, dass Geld noch mehr Geld erzeugt. Volkstümlich ausgedrückt in der wohl unbestreitbaren Wahrheit, dass der Teufel immer auf den großen Haufen scheißt. Antwerpen hatte um 1400 ca. 30 bis 40.000 Einwohner, 2.800 Wohneinheiten und bedeckte eine Fläche von 210 Hektar. Zwei Messen jährlich, eine zu Pfingsten und eine am Sankt-Bavo-Tag, also am 1. Oktober, waren hochbedeutende Warenumschlagsgelegenheiten zwischen Deutschland und England, vor allem für Tuche. Freilich entwickelten sich die flandrischen Städte unter der Herrschaft der strikt nach Frankreich und französisch ausgerichteten Herzöge von Burgund, einer Nebenlinie des kapetingischen Königshauses, vom Reich weg. Und es ist schon jetzt die Frage, ob diese Länder überhaupt noch zum Deutschen Reich zählten. Staatsrechtlich ja, praktisch und der Sprache nach nicht mehr. Die zunehmende Bevölkerungsdichte in den Städten und die wachsende Bedeutung des Handwerks sowie die Entstehung größerer, nahezu fabrikmäßiger Handwerksbetriebe führten zu sozialen Spannungen. Für das Jahr 1351 ist der erste Streik in Deutschland verbürgt. In Speyer legten die Webergesellen die Arbeit nieder, um bessere Löhne zu erlangen. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich 1387 in Straßburg. Hier streikten die Schustergesellen, zwei Jahre später die Schneidergesellen in Konstanz. Sogar unter den Bauern gärte es gelegentlich, so 1391 in der Umgebung von Gotha. Insgesamt blieben diese Bewegungen aufs Ganze gesehen jedoch ohne Folgen. Die Kleidung des niedrigen Volkes muss man sich von der Völkerwanderung an als, milde gesagt, sehr schlicht vorstellen. Man trug halt, was man hatte, und im Winter wickelte man sich noch einen Fetzen um die Schultern. Die höheren Stände trugen, zumindest auf den Darstellungen, ob im wirklichen Leben auch, erscheint mir fraglich, Gewänder, die ungefähr antiken Vorbildern entsprachen. Das war bis ins hohe Mittelalter so. Erst im 14. Jahrhundert keimte in Adelskreisen und bald auch im reichen Bürgertum der Städte die Erkenntnis, dass es bequemer ist, die Kleidung vorn zu schließen, statt über den Kopf zu ziehen oder um den Leib zu wickeln. Der Knopf, so klein er ist, revolutionierte die Kleidung und, wer weiß, auch das Selbstwertgefühl, das Bewusstsein, das Denken. Wie im ganzen kulturellen Bereich übernahm auch in der Mode, besser spricht man in der Zeit vielleicht noch von Kleidungsgewohnheit, Frankreich die Führung. Dort tauchte im 14. Jahrhundert, man kann das an den bildlichen Darstellungen in der Kunst ablesen, der gegürtete Rock auf, mit tief unterm Bauch sitzendem Gürtel, wurde bald in Deutschland nachgeahmt, hier Tappert genannt. Im Übrigen trug man als Mann die Schecke, das heißt eine kurze Jacke, enge Beinlinge, also Strumpfhosen, und statt eines Hutes eine Gugel, eine Art Kapuze, die auch lappig die Schultern bedeckte und oben in einem langen Zipfel auslief. Frauen kleideten sich nicht mehr in einem durchgehenden Gewand, sondern in Leibchen und getrennt davon den Rock. Die Leibchen, es gab schon Schnürleibchen, waren eng anliegend. Bei feierlichen Gelegenheiten trug die Frau eine Schleppe. Die Verzierung der Kleidung wurde sowohl bei Frauen als auch bei Männern üblich. Mit Nadeln, Schnallen, Bändern, Stickereien und anderem. Zum Teil so üppig, dass sich manche Magistrate bemüßigt fühlten, per Verordnung gegen den Putz einzuschreiten. Unterwäsche war dagegen unbekannt. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts kam dann, vom reichen Flandern kommend, der gezackte Ärmel auf. Der zweifarbige Beinling, das heißt jedes Bein in einer anderen Farbe. Dazu häufig in umgekehrtem Sinn getrenntfarbige Schuhe. Frauen erfrischten optisch mit sehr tiefen Ausschnitten bei hochgeschnürter Taille. Ein einfacheres Kleidungsstück für den Mann war eine Art ärmelloser Mantel, die Henke. Um 1420 kamen die mit Sicherheit hinderlichen Schnabelschuhe auf, für die Frauen die Hennin, die kegelförmige Haube mit Schleier. Ein gewisser Wandel trat im Spätmittelalter, also im 14., 15. Jahrhundert, in der Ernährung und in den Essgewohnheiten ein. Aus dieser Zeit sind die ersten Kochbücher überliefert, aus denen hervorgeht, dass äußerst raffiniert und zum Teil stark gewürzt gekocht und gebraten wurde. Sülzen und Pasteten, gefülltes Fleisch und dergleichen waren bekannt und beliebt, wobei selbstverständlich die sozialen Unterschiede von wahrscheinlich einschneidender Bedeutung waren. Beim einfachen Volk waren nach wie vor Brei und Mus aus Getreideprodukten, zunächst Hirse und Gerste, dann zunehmend Weizen und Roggen und eingebrannte Suppen, die ziemlich eintönigen Hauptmahlzeiten. Verfeinerte Konservierungsmethoden und bessere Handelswege erlaubten abwechslungsreichere Mahlzeiten. Der Fleischkonsum stieg. Auch hier löste das Fleisch vom Rind und vom Schwein das Schaf- und Hammelfleisch ab. Geflügel und Wild galten als Herrenkost und standen an oberster Stelle der Geschmackswerteskala. Im Übrigen war man nicht wählerisch und aß so gut wie alles, was sich bewegte, vom Frosch bis zum Schwan, wie aus dem Lied vom gebratenen Schwan in den Carmina Burana, Olim lacus coloeram, hervorgeht. Kaum vorstellbar für unsere Zeit ist, dass es damals weder Kartoffeln noch Reis gab. Das Zubrot war eben das Brot, das der Grundstock aller Nahrung war. Gemüse war weniger geschätzt. Beachtlichen Einfluss auf die Essgewohnheiten hatten die kirchlichen Fastengebote, die zu verletzen nicht nur Sünde war, sondern vom weltlichen Arm des Gesetzes oft nicht unempfindlich bestraft wurde. Außer der Fastenzeit vor Ostern waren Freitag, Jesu Todestag, und Samstag, an dem Jesus tot im Grab lag vor der Auferstehung, Fastentage. In manchen Gegenden auch der Mittwoch, warum ist unklar. An diesen Tagen durfte kein Fleisch gegessen werden, nach strengen und weniger strengen Gegenden und Zeiten verschiedentlich auch keine tierischen Produkte wie Milch, Butter und Eier. Verboten war das Fleisch warmblütiger Tiere, das heißt Fisch war erlaubt. Die schon erwähnten verbesserten Infrastrukturen erlaubten es, dass auch im Binnenland neben Süßwasserfischen und Krebsen auch gesalzene und eingepökelte Seefische auf den Tisch kamen, der sich übrigens nicht selten bog. Sofern nicht Hungersnot herrschte, fraßen die im Mittelalter. Neben dem Imbiss am Morgen und dem Nachtimbiss gab es noch mehrere Zwischenmahlzeiten, wie Jausen, Halbmittag, Vespern, Morgensuppe, Abendbrot und Schlaftrank. Essen und Trinken war nicht nur Leibzusammenhaltung, sondern ganz im Ernst Vergnügen, eines der wenigen Vergnügen, die der eintönige mittelalterliche Alltag den Menschen bot. Man hat einen Getreideverbrauch pro Kopf von 200 Kilogramm pro Jahr errechnet und einen Fleischverbrauch von bis zu 100 Kilogramm pro Jahr. Heute 60 bzw. 70 Kilogramm pro Jahr. Im 14. Jahrhundert trat das Bier seinen Vormarsch auf Kosten des Weins an. Nicht zuletzt hatte das einen Grund darin, dass die braungewandeten Mönche das Starkbier als Fastenspeise entdeckten. Die getrunkenen Mengen waren gewaltig. 2 Liter Bier pro Tag zu trinken galt als normal. Wett- und Kampftrinken waren achtenswerte Belustigungen. Zum Trinken in geselliger Runde gehörte auch das Spiel, Im frühen Mittelalter gab es hauptsächlich das Würfelspiel. Für 1370 sind die ersten Spielkarten in Deutschland nachweisbar. Die Ernährungs- und Essgewohnheiten des Mittelalters sind verstärkt erst in jüngster Zeit erforscht worden. Quellen dafür sind nicht nur die schon erwähnten Kochbücher und darüber hinaus Haushaltsabrechnungen, Zollbestimmungen und Steuererhebungen, sondern etwas, was man aufs erste Hinsehen nicht glaubt, was jedoch der Wahrheit entspricht: das Aufgraben und Analysieren von Abort- und Versitzgruben. Die Erforschung alter diesbezüglicher Örtlichkeiten, also Latrinalarchäologie, brachte Querschnitte aus alten Abortgruben zutage, aus denen man ablesen kann, wann die betreffende Bevölkerung Durchfall hatte. Nun ja, alles ist interessant. Und die trocknende Zeit hat dieser Forschungsmaterie die gröbste Anrüchigkeit im buchstäblichen Sinne genommen. Dennoch drängt sich der Gedanke an den Spruch Roda Rodas auf was die Wissenschaften nicht alles kommen, wenn man's lässt. Am Schluss dieses Teils der Erzählung muss wieder auf ein trauriges Kapitel der deutschen Geschichte hingewiesen werden. Auf die Pogrome gegen die Juden in der Mitte des 14. Jahrhunderts, als man die Pest, die damals wütete, der Einfachheit halber auf Brunnenvergiftungen durch die Juden zurückführte, wurde früher bereits eingegangen. Nach dem Abflauen der Pest kam es nicht mehr zu solchen Judenverfolgungen, jedenfalls nicht in diesem Ausmaß. Dafür gerieten die Juden wie zwischen zwei Mühlsteine. Die Fürsten und Bischöfe und auch die Könige schützten die Juden, die als Kammerknechte, als Nostri Judei, so der Erzbischof Kurfürst von Köln, galten, was keineswegs Toleranz und Menschlichkeit bedeutete. Die Juden waren die Melkkühe der Fürsten und Bischöfe, denn sie, die Juden, mussten ihre, trotzdem stets schwankende und gefährdete Sicherheit kräftig berappen. Die Juden siedelten nicht auf dem Land, sondern in den Städten. Das mussten sie, denn sie waren naturgemäß auf engen sozialen und räumlichen Zusammenhalt angewiesen, der auf dem Land nicht gewährleistet gewesen wäre. In den Städten aber waren die Juden Fremdkörper. Nicht so sehr aus religiösen Gründen, darüber hätte man und hat man immer, wenn es um Geld und Kommerz ging, hinweggesehen, sondern weil sie als Kammerknechte des Königs oder Bischofs oder Fürsten nicht der städtischen Jurisdiktion und Besteuerung unterstanden. So war die Anwesenheit der Juden in den Städten stets ein Streitpunkt zwischen zum Beispiel dem Rat der Stadt Köln und dem längst nicht mehr in der Stadt, sondern zumeist in Bonn residierenden Erzbischof Kurfürsten. Nie konnte sich eine jüdische Gemeinde sicher fühlen, so ruhig, brav und zuverlässig sie sich auch verhielt. Schutzbriefe der Städte gaben Atempausen. Wurden sie nicht verlängert, mussten die Juden fortziehen, unter Hinterlassung ihrer Häuser selbstredend und dessen, was nicht zu transportieren war. Oft genug wussten sie nicht wohin. 1424 lief ein Schutzbrief für die Kölner Juden aus. Er wurde gegen den Protest König Sigismunds und des Erzbischofs Dietrich nicht verlängert. Die Juden wurden ausgewiesen. Der jüdische Friedhof wurde zerstört. Die Häuser einschließlich der Synagoge entschädigungslos enteignet. Die Synagoge wurde in die Ratskapelle umgewandelt und der Jungfrau und Gottesmutter Maria geweiht. Ob einer der Kölner daran dachte, dass diese legendäre Maria eine Jüdin gewesen war? Der schleimige, speichelleckerische Rechtfertigungsbrief für die gegen königlichen Wunsch erfolgte Judenausweisung ist erhalten. Er stammt aus dem Jahr 1431 und ist an König Sigismund gerichtet. Darin heißt die scheinheilige Begründung für die Ausweisung: weil unsere Stadt von Köln eine der heiligsten Stätten der Christenheit genannt wird und sie an manchen Stellen mit großem, köstlichem Heiligtum der lieben Heiligen, die dort ruhen und ihr Blut um des Christenglaubens willen vergossen haben, löblich verzieret ist, dass die Juden mit ihren unchristlichen Füßen die heilige Erde darinnen billigerweise nicht mehr betreten sollen. Der wirkliche Grund war, dass sie in die christlichen Hände, die den christlichen Stadtsäckel verwalteten, keine Steuern zahlten, sondern in die christlichen Krallen des christlichen Erzbischofs. Im 14. Jahrhundert taucht ein anderes Volk in Deutschland das erste Mal auf, das in mancher Hinsicht das negative Ansehen teilt, das den Juden durch Jahrhunderte schadete. Die Zigeuner, die man heute Sinti und Roma nennt, was zur damaligen Zeit wahrscheinlich niemanden interessierte. Woher sie kamen, weiß man nicht. Keine der vielen Theorien über ihre Herkunft aus Indien, Persien, Ägypten ist mit stichhaltigen Beweisen belegt. Sicher ist nur, dass sie zu Ende des 13. Jahrhunderts in Byzanz auftauchten, ihre Künste als Bärenführer und Schlangenbeschwörer vorführten und dann weiter, immer nomadisch unstet, nach Westen zogen. 1407 tauchten sie, das erste Zeugnis für ihre Anwesenheit in Deutschland, in Hildesheim auf. 1417 berichtet eine Chronik aus Magdeburg, dass Tateren, die Zigeuner genannt, auf dem Fischmarkt einer auf des andern Schultern getanzt hätten. Ihr fremdartiges Aussehen, ihre exotische Kleidung, ihre unstete Lebensweise und die rätselhafte Herkunft grenzten dieses Volk aus. Es half ihnen nicht, dass sie, wenngleich alles andere als orthodox und dogmatisch, Christen waren. Wurden sie, die ohne dies nicht so zahlreich waren, anfangs eher belustigt betrachtet und ihre Späße und Künste, unter anderem das Wahrsagen, als Unterhaltung und Abwechslung im öden Alltag geschätzt, wendete sich später ihr Ansehen ins Negative. Nicht selten galten sie, vermutlich zu Unrecht, als türkische Spione. Von blutigen Verfolgungen, wie solchen gegen die Juden, ist zwar nichts überliefert, doch es kam zu Abschiebungen und Verweisen aus Stadt und Land. 1418 wurden die Tore von Basel für sie geschlossen. 1435 wurden sie aus Meiningen verjagt. Ein wohliger Schauer über dieses bunt unheimliche Volk blieb dann wohl zurück bei den frommen Bürgern hinter ihren Butzenscheiben, die, nebenbei gesagt, eben um diese Zeit in den begüterten Häusern aufkamen. Und hier noch ein Auszug aus dem Langen Müller-Hörbuch Herbert Rosendörfer, Deutsche Geschichte, Teil 1. Die Römer hatten sich zwar mit der Rheingrenze abgefunden, betrachteten allerdings dennoch das Gebiet östlich davon, also das, was sie Germania nannten und was tatsächlich unter anderem von mehr oder weniger ungeordneten germanischen Stämmen bewohnt war, als eigentlich zum Reich gehörig. Augustus sandte einen entfernten Verwandten, den Schwiegersohn seiner Schwester Octavia, Publius Quinctilius Varus, als Legat und Proprätor nach Germanien. Varus hatte zuvor in den Wirren- und Thronstreitigkeiten in Palästina nach Herodes des großen Tod mit scharfer Hand im römischen Sinne Ordnung geschaffen, und so nahm Augustus wohl an, dass sich Varus auch im Norden bewähren werde. Eine Provinz Germania gab es noch nicht, aber erstens lebten links des Rheins Germanen als römische Untertanen und zweitens schillerte der römische Machtanspruch über den Rhein hinüber. Es kam anders. Tacitus und Cassius Dio berichten, allerdings aus größerem zeitlichen Abstand, dass Varus übereilt römische Rechtsstaatlichkeit, Steuern, Verwaltung, Justiz, den linksrheinischen Germanen aufzuzwingen versuchte, worauf bei diesen verständlicher Unmut ausbrach. Und es gab da einen Mann namens Hermann, genannt der Cherusker. Er stammte aus fürstlicher Familie, Sohn eines Segimer, und war, wie Marbot, in Rom am Kaiserhof erzogen. Er kehrte allerdings anders als Marbot vorerst nicht in seine Heimat zurück. Es zeigt sich an der Biografie Hermanns, den die Römer Arminius nannten, schon die Unschärfe der Beziehung Römer-Germanen, die in der Folge noch zunehmen sollte. Es konnte schon keine Rede mehr davon sein, dass hier Römer, dort Germanen standen. Viel zu oft kämpften inzwischen auf römischer Seite Germanen auch gegen ihre Stammesgenossen, woran übrigens niemand patriotischen Anstoß nahm. So eben jener Arminius, der von 4 bis 6 nach Christus als Tribun, also Stabsoffizier, so etwas wie Generalleutnant im römischen Heer diente, auch im Feldzug des Tiberius gegen die Germanen. Arminius kommandierte germanische Hilfstruppen. Als Dank für treue Dienste erhielt er, der erste Germane, von dem das bekannt ist, das römische Bürgerrecht und wurde in den Ritterstand erhoben.